Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Ich freue mich sehr, euch heute zur 49. Folge begrüßen zu dürfen. Wir sind also kurz vor unserem 50. Jubiläum. Und verrückt. Ja, verrückt, ne? Dass wir das so lange geschafft haben. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so lange mit diesem Merlin aushalte. Ach komm. So ein Quatsch. Ich habe eher gedacht, dass wir es nicht so lange durchhalten, hier wirklich diszipliniert, in Anführungsstrichen natürlich, hier tatsächlich fast alle zwei Wochen eine Folge zu machen. Das ist auch die Frage, wie man diszipliniert definiert, ne? Ja, natürlich. Ich meine, wenn man bedenkt, 2 Jahre und 50 Folgen, da fehlen dann ja auch doch ein paar zwischendrin. Offensichtlich, wenn wir es alle 2 Wochen geschafft hätten, dann hätten wir jetzt wohl ein paar mehr. Aber, ja. Wobei, so viel mehr ist dann auch irgendwie Wieder nicht mehr, ne? Nö, wir haben es einigermaßen geschafft, auf jeden Fall. Ist ja auch egal, ich meine, wir reden über das Jubiläum und das Jubiläum ist es ja völlig, ne, das machen wir dann in 2 Wochen. Aber, so ein kleiner Teaser. Stimmt. Ja, aber sonst, wie geht's dir denn, Merlin? Ja, mir geht es ganz ausgezeichnet. Heute ist der Steam Holiday Sale angelaufen. Halloween. Das ist erstmal awesome. Ja, Holiday Sale für die Halloween Holidays quasi. Ja, der Halloween Sale, genau. Zu meiner leichten bis großen Enttäuschung ist leider kein Dark Souls 2 dabei. Was tatsächlich ein bisschen traurig ist, weil ich ein bisschen gehofft hatte, dass vielleicht irgendwie Dark Souls 2 drin wäre. Da ja auch der letzte DLC draußen ist, hoffe ich aber einfach mal, dass es irgendwie dann zu Weihnachten hin vielleicht dann auch sowas wie eine Game of the Year Edition geben wird, wo dann einfach die DLCs mit drin sind, die ich mir dann besorgen kann. Lustigerweise habe ich tatsächlich jemanden auf meiner Arbeit quasi letztens kennengelernt, einen Gast quasi bei mir, der es genauso hält mit Dark Souls 2 wie ich, dem das genauso ging. Er hat Dark Souls 1 gespielt, war endlos gehypt und hatte super, super Bock auf Dark Souls 2 und war dann so, oh Gott, nein, das war bestimmt enttäuschend, deswegen hat er sich auch bislang nicht getraut, das zu spielen. Das war ein sehr schöner, verbindender Moment zwischen uns zwei. ja, ich hoffe einfach mal, dass es dann eben zum Holiday Sale dann gen Weihnachten hin irgendwie im Sale ist, weil irgendwann spielen werde ich es ja dann doch noch. Weiß nicht, immer noch schon wundert, dass es irgendwie auf dem PC immer noch keine Sales gab, weil du kriegst die PS3-Version auf jeden Fall schon sehr viel billiger mittlerweile. Ja. Ja, stimmt, hab mich auch gewundert. Also Dark Souls 2 habe ich noch nicht ein einziges Mal im Sale gesehen. Ich glaube, ganz am Anfang mal so vorbestellermäßig für 10% off bei Steam, was ja ganz, ganz oft passiert bei Steam, aber das war's dann eigentlich auch. Aber andere gute Nachricht für die Leute, die immer noch wie ich Dark Souls 1 spielen, demnächst ist Games Workshop Live endlich tot und nächsten Monat können wir all unsere Safe Games und all unseren Kram aus der Cloud, falls sie irgendjemand genutzt hat, rüberbringen auf Steam und ab dann läuft der ganz normale Multiplayer-Modus und auch allgemeine Online-Modus über Steam. Endlich, Games Workshop Live ist weg. So eine Mini-Nachricht am Rande, die mir so gerade durch den Cortex geistert, weil ich das heute gelesen habe, mich extrem gefreut habe. Ja. Aber ja, Joe, wie geht's denn dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin seit einer Woche auch unter den MMO-Spielern gelandet. Oh, stimmt ja. Ich habe Final Fantasy 14 angefangen und so nach einer Woche spielen, muss ich schon sagen, es gefällt mir sehr gut. Jetzt so auch so ein kleiner Stealth-Taste hier. Musik war, dass die Musik fantastisch, wusste ich ja schon, aber auch die ganze Welt und was sie da hingekriegt haben, also es fühlt sich sehr Final Fantasy-mäßig an und mittlerweile bin ich auch ungefähr so davon überzeugt, dass ich sage, es hat die römische Ziffer auf jeden Fall verdient. Ja, stimmt. Aber allgemein sind doch eigentlich alle eh so recht begeistert. Also wenn man bedenkt, was für ein Desaster 14, also das erste 14 war, ist es schon fast nicht zu glauben, was aus diesem Spiel geworden ist. Weil ich habe ja damals ein paar Videos von 1.0 gesehen und das Spiel sieht jetzt komplett anders aus und spielt sich auch komplett anders und macht einfach super viel Fun und schafft es halt trotzdem, gleichzeitig ein gutes MMO anscheinend zu sein. Also ich habe halt nicht so viel Erfahrung damit und gleichzeitig aber trotzdem das, was Final Fantasy irgendwie immer ausgemacht hat, trotzdem irgendwie mit reinzubauen. Und zwar auch sinnvoll und nicht einfach nur irgendwie draufgeklatscht. Falls irgendeiner von euch vielleicht auch spielt, man weiß ja nicht, es ist ja, selbst wenn ihr nur PC-Spiel seid, es ist ja Cross-Platform-Multiplayer, also alle spielen auf den gleichen Servern und ich bin auf Cerberus unterwegs, heißt, falls irgendeiner von euch irgendwie auch unterwegs sein sollte, einfach mal Bescheid sagen, können mit Sicherheit gemeinsam auch irgendwie durch Eorzea streifen und die schöne Landschaft genießen oder sonst was machen. Oder sonst irgendwas machen, genau. Ja, stimmt, du bist ja unter MMO-Spieler gegangen. Das hatte ich quasi schon wieder fast vergessen. Ist unmöglich, dass du das schon wieder vergessen konntest. Tut mir leid. Allein die Tatsache, dass jetzt eine Tastatur an meinen Konsolen klebt. Ja, natürlich, stimmt. Du hast ja letztens sogar extra eine Tastatur gekauft für Chat. Richtig. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Ja, wie man sieht, wir sind voll und ganz spielemäßig aufgestellt und haben sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir zu den etwas trockeneren Sachen des Spielpodcast-Alltags. Schon wieder dieses langweilige News-Geschlabern. Richtig, nämlich die News-Sektion. Ja, kannst du mal kurz Übersicht geben, was wir heute machen? So wahnsinnig viel ist es ja auch nicht. Genau, wir haben heute 3 News für euch, beziehungsweise, ja, sind mehr oder weniger so, ja. Die eine sind also ungefähr 2, die wir jetzt zusammengefasst haben, aber beginnen wollen wir heute zunächst einmal mit etwas, was, ja, vielleicht nicht direkt mit was mit Videospielen an sich zu tun hat, aber trotzdem für uns natürlich interessant ist. Und zwar wurde in Nottingham angekündigt, dass ein National Video Game Arcade Cultural Center aufgebaut werden soll. Was es damit auf sich hat mit dieser Institution, dazu wird euch Merlin gleich noch was sagen. Danach werde ich etwas zu Drive Club auf der PlayStation 4 berichten. Und zwar haben vielleicht einige mitbekommen, dass der Launch von Drive Club auf der PlayStation 4 nicht ganz reibungslos abgelaufen ist. Das Spiel leidet jetzt noch fast einen Monat nach Release an sehr vielen Problemen und wie genau diese Probleme aussehen und wie Sony darauf reagiert hat, dazu werde ich nachher noch was sagen. Und das letzte Thema, das hat auch in dem Sinne erstmal nur peripherär mit Videospielen zu tun. Und zwar geht es darum, dass Nintendo ein bisschen näher vorgestellt hat, was das von ihnen bereits mal, erwähnte Quality-of-Life-Programm eigentlich bedeuten soll. Also Nintendo hat damals ja schon gesagt, man möchte sich auch außerhalb des Videospielmarktes ein bisschen sozusagen platzieren und was es genau damit auf sich hat und dazu wird Märchen euch noch was sagen und auch, dass Microsoft nämlich so was Ähnliches vorhat. Also es geht da vor allem auch um Gesundheit und Healthcare-Sachen. Dazu wird Märchen euch gleich noch was sagen. Und als Hauptthema heute hat mal nichts, was direkt mit unseren News zu tun hat, mal wieder. Und zwar haben wir es uns einfach so mal zum Anlass genommen, in einem Monat feiert die PlayStation 1 20-jähriges Jubiläum. Das heißt noch einen Monat hin, aber das hindert uns nicht daran, nochmal, sagen wir ein bisschen, die Geschichte Revue passieren zu lassen und auf die Entstehungsgeschichte und die letztendlichen, sage ich jetzt mal, Konsequenzen, Auswirkungen der PlayStation 1 für die Konsolenwelt und vielleicht auch für die Videospielwelt an sich nochmal näher einzugehen. Also für die Videospielhistoriker oder auch Historikerliebhaber unter uns, perfekte Folge. Ja. In der Tat. Perfekt. Dann würde ich mal gleich anfangen mit diesem englischen Kulturzentrum da. Ja, mit dem englischen Kulturzentrum da. Sehr schön beschrieben. Wie du es schon grob gesagt hast, ein englisches Kulturzentrum trifft schon ungefähr ganz gut für Videospiele. Das Ganze nennt sich The National Video Game Arcade. Ist ein Kulturzentrum, das jetzt in Nottingham eingerichtet wird, mit Unterstützung der Stadt Nottingham und auch der Universität Nottingham. Das Ganze ist relativ groß als Projekt. 2,5 Millionen Pfund werden dafür in die Hand genommen und 2015 im März soll es dann fertig sein. Es ist vom Prinzip her sowas Ähnliches, wie es in England auch schon für Filme gibt, das British Film Institute for Movies. Es ist im Prinzip eine Art interdisziplinäres Kulturzentrum eben, wie der Name schon so ein bisschen sagt. Es ist zum einen der Ort für vierteljährlich wechselnde Ausstellungen, die sich nicht spezifisch nur mit Videospielen an sich beschäftigen, sondern vor allem auch mit der Entstehung von Videospielen, mit Game produzieren eben, mit Game Design und vor allem auch eben der Erfahrung, die Videospieler eben mit Spielen machen. Also schon etwas spezifischer und gleichzeitig werden auch Studenten unterrichtet im Bereich Videospieldesign, eben allgemein Game Making, wahrscheinlich auch auf technischer Seite, das weiß man noch nicht so ganz genau. Und es soll insgesamt einfach ein Zentrum werden, um eben Videospiele als Kulturgut zu diskutieren und vor allem auch irgendwie so ein bisschen mehr in das allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung zu heben. Deswegen ist es eben auch eine öffentliche Institution. Es ist jetzt nicht irgendwie wie viele andere Videospielmuseen zum Beispiel von einem privaten Träger getragen. Es ist auch nicht so dafür gedacht, dass man eben quasi einfach eine Ausstellung von Videospielen hat, die eben hauptsächlich mal wieder dann schon bestehende Videospiele anspricht, sondern soll eben ein Zentrum sein, das eben auch dem Rest der Welt quasi Videospiele ein bisschen näher bringt. Deswegen ist eben auch der Fokus ein bisschen anderer. Deswegen werden eben auch Studenten da unterrichtet. Deswegen ist das Ganze eben auch an die Universität ein Stück weit angeschlossen, dass eben auch Vorträge da gehalten werden können und dergleichen. Klingt also insgesamt super, super spannend auf jeden Fall und zeigt auf jeden Fall, dass auch eben die Regierung dann hinter diesem Vorhaben steckt, was ich immer ganz schön finde. Also ein öffentlicher Träger zeigt ja auch mal so ein bisschen Interesse von Seiten ja, der öffentlichen Ämter. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob das nicht vielleicht einfach nur ein Stück weit auch dadurch getragen wird, dass Videospiele einfach mittlerweile ein sehr großer Geldfaktor in der Industrie sind und man eben einfach quasi so ein bisschen vielleicht auch darauf hofft, dass man damit irgendwie, ja, sagen wir mal, ein bisschen ein gutes Bild für eben die wirtschaftliche Seite davon darstellt. Aber grundlegend finde ich, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr cooler Ansatz, definitiv. Videospiele werden damit auf jeden Fall, und das sagt eben auch der Director, der Ian Simmons, der das Interview gegeben hat, Eurogamer, dass das letztendlich quasi so ein bisschen der Anlass ist, dass man eben zeigt, dass Videospiele auch einfach ein bisschen mehr sein können als einfach nur platte Unterhaltung, dass es ein sehr, sehr cooles, erzählendes Medium ist, dass man damit sehr, sehr viel machen kann und das vielleicht einfach auch dem einen oder anderen näher bringt, der bisher noch nicht wirklich was mit anfangen kann. Wie man das eben letztendlich mit dem vergleichbaren Institut für Filme dann eben auch macht. Klingt auf jeden Fall super, super spannend. Es ist auch super zentral gelegen, direkt in der Nottinghamer Innenstadt. Also falls jemand von euch ab März 2015 dann irgendwann mal in England ist und vielleicht sogar in Nottinghamer Nähe, das ist ja jetzt ja nicht so ganz weit ab vom Schuss, dann auf jeden Fall mal da vorbeischauen, wäre für mich auf jeden Fall definitiv ein Reiseziel, würde ich sagen. Und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was es dann eben für wechselnde Ausstellungen gibt, gerade wenn sich eben nicht nur rein auf dieses, was ja typisch ist eigentlich, das Videospiel eben so als Kunst so ein bisschen oder eben einfach als aus Konsumentensicht so ungefähr gemacht wird, wie es ja zum Beispiel auch das Museum of Modern Art in New York quasi so ein bisschen macht, die ja hauptsächlich quasi einfach Videospiele an sich ausstellen, die man einfach da spielen kann, sondern sich eben vielleicht einfach auch so ein bisschen auf einen etwas anderen Aspekt, nämlich auf die Videospielentwicklung und vielleicht auch spezifisch auf die Videospielerfahrung eben festlegen. Ich finde, das klingt an sich eigentlich wie ein ganz, ganz cooler, spannender Ansatz. Und wenn tatsächlich die ersten Studenten dann da eben auch rauskommen, dann hat man vielleicht auch einfach mal eine der wenigen Stellen, die eben gerade auch öffentlich im akademischen Bereich eben in Richtung Videospiele ausbildet. Das gibt es einfach kaum bisher. Die meisten, auch gerade in Deutschland, sind eben private Universitäten, die entsprechend auch private Abschlüsse dann vergeben, die ja im normalen akademischen Alltag ja keinerlei Relevanz haben. Von daher, Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall, durchaus spannend. Gerne mal angucken. Und ja, den einen oder anderen könnte es ja vielleicht einfach auch interessieren, wie gesagt, falls er mal gen England aufbricht und ein bisschen Urlaub da macht. Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch interessant. Wir hatten ja erst vor ein, zwei Jahren hier in Tübingen auch so eine Ringvorlesung zu Videospielforschung. Und auch da ist ja einem schon sehr schnell bewusst geworden, dass das Ganze noch ein sehr neuer Forschungsstrang ist. Sehr auf interdisziplinären, sage ich jetzt mal, Forschung streng basiert. Und dass natürlich auch der Aufbau so eines Zentrums, auch wenn natürlich jetzt momentan anscheinend auch bei der Auswahl von Studenten natürlich eher das Game Development im Vordergrund steht. Ich hoffe, die Möglichkeit sehe, dass das auch so als akademischer Hub eben auch für Videospielforschung eben dienen kann, um eben auch diesen neuen Forschungsstrang dann auszubauen, auszuarbeiten und dann auch zu etablieren, sage ich jetzt mal, um dann auf einer gleichen Stufe stehen zu können, wie eben das die Filmwissenschaft tun oder die Literaturwissenschaften irgendwann. Und dementsprechend finde ich den Schritt auf jeden Fall sehr gut und auch irgendwie, ja, nicht in dem Sinne gerechtfertigt, aber logisch auf jeden Fall. Ja, definitiv, absolut, muss ich auch sagen. Ja, sehr gut, dann gehen wir doch weiter mal zum fantastischen Drive Club-Debakel von Sony. Ich meine, Sony hat sich ja, muss ja dazu sagen, in den letzten Monaten und beziehungsweise dieses Jahr hat Sony ja eigentlich nur mit positiven Nachrichten Schlagzeilen gemacht. Also die PlayStation 4 könnte sich nicht besser verkaufen momentan und Drive Club ist deswegen gerade so eines dieser großen Makeln, die es jetzt auf Sonys Seite gibt momentan. Und zwar ist Drive Club Anfang des Monats, also wenn ihr die Folge hört, Anfang letzten Monats, eben gelauncht, exklusiv für die PlayStation 4. Es war geplant, dass dann auch zeitgleich die etwas abgespeckte PS Plus Edition rauskommt, die eben für PS Plus Abonnenten eben kostenlos sein sollte. Und was wir aber letztendlich sehen, ist, dass dass das Spiel oder dass eines der wichtigsten Komponenten des Spiels, nämlich die Online-Komponente, jetzt nach 3 bis 4 Wochen immer noch nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise nur manchmal funktioniert, aber auf jeden Fall nicht, sage ich jetzt mal, auf einem Niveau funktioniert, dass man sagen könnte, das ist in irgendeiner Weise richtig spielbar. Das Spiel hat jetzt von den Kritiken jetzt nicht besonders schlechte, aber auch nicht ganz besonders gute gekriegt. Lieber Leute, die sagen, der Singleplayer-Modus, der spielt sich auch schon ganz gut von alleine. Allerdings muss ich natürlich sagen, dass das ganze Spiel natürlich vor allem auf der Online-Komponente aufbaut. Dieses Drive-Club-mäßige, dass man eben mit anderen Leuten in diese Clubs beitritt, dass man dann Online-Herausforderungen sozusagen ad hoc fahren kann und diese dann online stellt und dann andere Clubs herauszufordern. Also dieser ganze kompetitive Online-Gedanke ist auf jeden Fall somit der größte Standpfeiler des Spiels und der funktioniert momentan nicht, was an sich schon für das Spiel ein Riesendesaster ist. Und die angekündigte Plus-Edition wurde deswegen bisher zurückgehalten, weil man eben das Gefühl hat, oder nicht nur das Gefühl, weil man eben weiß, wenn jetzt noch die ganzen Plus-Abonnenten noch mit dazukommen, dann gehen die Server auf jeden Fall in die Knie. Ja. Es ist nicht sicher, wo es eigentlich das Problem liegt. Also es gibt bisher, sage ich jetzt mal, zweideutige Aussagen. Manche meinen, das sind eher doch ein Serverproblem, dass Sony mit diesem Ansturm nicht gerechnet hat. Andere, dass es ein Problem des Netcodes ist, was natürlich sehr viel schwerer zu beheben wäre. Der Chef von Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, hat sich jetzt auch gestern persönlich in einem Statement an die Drive Club User und Fans eben gewandt und er hat sich dafür entschuldigt für die bisherigen Probleme. Man arbeite hart daran, das Spiel auf einen Stand zu bringen, wie es Sony selbst und wie es auch die Spieler erwartet haben und auch verdient haben. Und man versteht aber auch, dass die Geduld der Spieler sich langsam zu Ende neigt, zu rechter Weise. Und wie gesagt, sie versuchen alles, was geht, aber es gab auch noch keine, sage ich jetzt mal, Estimates, wann das ganze Problem gefixt sein soll. Evolution Studios, also die Entwickler, haben auf Twitter auch schon nicht ausgeschlossen, dass es eine mögliche Entschädigungskampagne für Erstkäufer geben wird. Genaue Details, da muss man jetzt aber erstmal abwarten. Aber man muss halt da wirklich schon sagen, also Drive Club, das hing ja schon etwa unter einem etwas nicht ganz so guten Stern. Es sollte ursprünglich als Launch-Titel mal für die PS4 erscheinen, wurde jetzt um ein Jahr verschoben. Hat einen Director-Wechsel hinter sich und das dann nach einer Verschiebung von einem Jahr und glaube ich auch eins oder zwei Beta-Tests, die Serverstruktur so nicht funktioniert, ist ja nicht zu erklären und auch nicht entschuldbar, meiner Meinung nach. Also nee, voll nicht. Das ist halt so, als würde ein MMO nicht funktionieren, weil die Server nicht funktionieren. Das geht halt gar nicht. Also das ist halt das große Problem, was ich daran auch finde. Also ich meine, das Einzige, was wirklich eigentlich relevant war an diesem Spiel, oder was zumindest dem Spiel so eine große Relevanz gegeben hat, war eben dieses ganze PS Plus Multiplayer-Ding. Und das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Das macht einen natürlich dann schon auch zu Recht, finde ich, ein bisschen wütend. Das war das Spiel, wo sie am Anfang, ich meine, jetzt erstmal abgesehen von den ganzen Multiplayer-Problemen, überhaupt allgemein das Spiel, mit dem sie am Anfang ganz klar auch für PS Plus geworben haben, für den Launch der PS4. Dass es ein Jahr verschoben wurde jetzt und dass es jetzt immer noch nicht draußen ist, ne, das ist sowieso schon, finde ich, ja, relativ traurig auf jeden Fall. Aber vor allem muss man natürlich auch einfach zusätzlich dazu noch sehen, dass jetzt tatsächlich auch der Multiplayer-Modus immer noch nicht richtig funktioniert. Sie haben jetzt mittlerweile geschrieben, for the majority of players, was ja anscheinend auch nicht so ganz stimmt. Funktioniert jetzt also angeblich. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen so eine Lotterie, wenn du mal drin bist, dann kann es auch sein, dass du wieder rausfliegst und so. Also es ist in der Form Multiplayer auf jeden Fall nicht wirklich spielbar und soll jetzt auch keine Verteidigung sein. Ich meine, wenn es ein Spiel wäre, das sozusagen der Multiplayer eigentlich in dem Sinne recht optional ist und man sagt, okay, der ist halt dabei und der funktioniert momentan nicht so gut, ist auch scheiße auf jeden Fall, aber könnte man immer noch mehr verschmerzen, aber in dem Fall ist es halt, ist die Online-Komponente halt so wichtig und elementar für das Spielerlebnis. Absolut, dass das auf jeden Fall natürlich dem Spiel schon das Genick bricht. Und ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel sich davon nochmal erholen kann. Selbst wenn es irgendwann die Probleme gelöst sind. Ich glaube, alle wissen mittlerweile, das Spiel läuft nicht so wirklich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt viele Leute jetzt sich noch das Spiel kaufen werden. Also das haben sie auf den Release haben sie auf jeden Fall richtig in den Sand gesetzt. Anders kann man das gar nicht definitiv. Sagen. Absolut. Und das ist tatsächlich, also ich würde auch sagen, also ich meine, der Begriff Desaster trifft es schon ziemlich gut. Also es ist tatsächlich irgendwie völlig in Sand gesetzt. Der Singleplayer-Modus soll ja auch gar nicht so mega schlecht sein, aber ich meine, darum ging es in dem Spiel einfach nicht. Damit wurde auch nie Werbung gemacht. Also ich meine, niemand hat sich da jemals groß interessiert, niemand hat sich groß hingestellt und gesagt, wow, das wird fantastisch ein Singleplayer haben. Es ging immer um den namensgebenden Multiplayer-Modus mit den Drive-Clubs eben. Sehr, sehr, sehr traurig allerdings, das muss ich auch sagen. Und ich glaube auch, also wie du schon gesagt hast, ich meine, sowieso die Frage, wie viele Leute da jetzt wirklich noch irgendwie mega gespannt drauf waren, nachdem es jetzt auch nochmal groß verschoben wurde. PS Plus Edition ist natürlich so eine Sache, klar, die kriegt ihr, das heißt, es werden auch genug Leute ausprobieren, aber wenn sie das nicht demnächst in den Griff kriegen und sich das Ganze noch weiter verschiebt, ich glaube, kaufen wird sie es wahrscheinlich jetzt schon keiner mehr. Und dann ist halt echt die Frage, was passiert, wenn sie dann als PS Plus für so die Käuferschaft, die sie natürlich gefunden haben, natürlich die Leute, die halt Rennspiel-Fans sind und es ist halt das erste große Rennspiel für die PlayStation 4. Forza gibt's ja nicht auf der PlayStation. Dementsprechend hatte schon auf jeden Fall seine Interessenten gehabt, solange jetzt kein neues Gran Turismo draußen ist. Aber ich glaube, das wollten sie auf jeden Fall nicht haben. Nee, definitiv. definitiv nicht. Ja, gut, dann gehen wir vielleicht weiter zu Nintendo und Microsoft mit ihren beiden Quality of Life Gadgets quasi. Wie du schon gesagt hast, eigentlich sind das zwei News, aber wir fassen die jetzt mal zusammen, weil es eben etwas merkwürdig ist, wie direkt aufeinander folgend eben diese beiden Nachrichten dann auch gekommen sind. Als erstes war dann Nintendo, die etwas angekündigt haben, was jetzt, sagen wir mal, noch etwas weiter in der Zukunft liegt, als jetzt bei Microsoft der Fall ist. Also das Microsoft Gadget ist jetzt demnächst schon erhältlich. Das bei Nintendo ist eher so eine Sache, die sie jetzt vorstellen, etwas, das es halt eben in Zukunft geben soll und ungefähr wie es aussehen wird. Grundlegend ist es eigentlich eine ganz interessante Sache. Es geht dabei, diese ganzen Quality-of-Life-Sachen, die man ja irgendwie kennt, sind zum Beispiel eben diese Wristbands, die deinen Puls messen, die dir sagen, wie weit du gelaufen bist, etc. Also so Sachen, die quasi eigentlich letztendlich so ein bisschen deinen sportlichen Alltag so ein bisschen unterstützen und quasi einfach als Gadgets dafür dienen. Nintendo hat das Ganze quasi ein bisschen in eine andere Richtung geführt. Das neue System, das sie jetzt gerade entwickeln, zusammen mit einem amerikanischen Medizintechnikhersteller, nämlich ResMed heißen die, die arbeiten derzeit an einem System, das eine Überwachung gewisser Körperfunktionen und vor allem gerade des Schlafes ermöglicht, ohne dass man eben dabei in irgendeiner Form mit Kontakt benötigenden Gadgets irgendwie umgehen muss. Das heißt, es ist kein Wristband oder so ein Kram, es ist keine Uhr, irgendwas dergleichen, was man eben am Körper tragen muss, sondern es ist ein kleines Gerät, das man neben seinem Bett aufstellt. Das zeichnet dann eben die Bewegungsintensität im Schlaf auf, es zeichnet auf, wie lange du schläfst, auch wie ausgeruht du danach bist, soll analysiert werden. Und das Ganze, ohne dass du irgendwie mit dem Ding interagierst. Das ist anscheinend auch sehr, sehr wichtig für Nintendo. Sie haben ganz klipp und klar gesagt, wichtig für sie ist. Und deswegen ist das Ganze jetzt eben auch noch erst in der Entwicklung, weil sie gewisse Hürden auf jeden Fall noch haben, dass man eben nicht mit dem Ding überhaupt interagieren muss. Man muss es nicht an- und ausschalten, man muss ihm keine Befehle geben. Alles funktioniert automatisch, weil sie eben gesagt haben, die Leute würden sich entweder die Mühe erst gar nicht machen, das überhaupt zu tun nach einer gewissen Zeit oder es einfach schlicht und ergreifend ab und an auch mal vergessen. Genau wie eben das Problem mit einem Armband ist, dass eben gewisse Leute einfach sagen, sie wollen so ein Ding nicht tragen. Also sie versuchen wirklich, möglichst alle damit anzusprechen, weil man nicht mit dem Ding interagieren muss, man muss nichts am Handgelenk tragen, sondern es ist einfach grundlegend da. Das Ganze wird dann hochgeladen und gleich auch analysiert und auch sofort soll es die Rückmeldung geben. Das meinen sie, ist auch ganz, ganz wichtig, dass du eben sofort eben am Gerät selbst dann Rückmeldungen dafür hast und das macht anscheinend dann auch Vorschläge, zum Beispiel, wie du deine Diät ändern sollst, auch wenn ich genau weiß, wie das irgendwie jetzt quasi analysierbar ist anhand deiner Schlafgewohnheiten. Aber zum Beispiel schlagen sie dir auch mehr Exercises vor oder so ein Kram. All diese Dinge soll es eben geben. Jetzt derzeit sieht es anhand der Präsentation, die Nintendo eben vor den Aktionären gehalten hat, um das vorzustellen, nach ungefähr 2016 aus wollen sie das rausbringen. Das Ganze ist letztendlich auch nichts anderes als eine Weiterführung der ursprünglichen Idee, die sie damals mit dem Wii Vitality Sensor hatten. Da hatten sie ja so ein ähnliches Projekt, das sie dann letztendlich so ein bisschen einstampfen mussten. Und das ist jetzt quasi die Weiterführung dieser ganzen Idee. An sich finde ich, klingt das gar nicht so unschlau. Als erst natürlich fühlt man sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen und denkt so, was hat Nintendo denn mit solchen Sachen zu tun? Aber wenn man, wie gesagt, auch schon sieht, was sie früher gemacht haben und auch so ein bisschen, in welche Richtung sie jetzt eben gerade gehen, dann macht das schon durchaus Sinn. Bin jetzt mal gespannt, wie gut es tatsächlich wirklich funktionieren wird. Die ganze Technologie an sich klingt ja ganz vielversprechend. Wäre schon ganz, ganz spannend, mal zu sehen, was da letztendlich draus wird. Das ist jetzt also das, was Nintendo vorgestellt hat vor ein paar Tagen, beziehungsweise was eben auf der Pressekonferenz, beziehungsweise auf der Besprechung, auf dem Meeting mit den Aktionären vorgestellt wurde. Kurz danach gleich hat Microsoft dann etwas angekündigt, dass sich Microsoft Band nennt, ist in eine ähnliche Richtung eben allgemein auch in diese Health and Quality of Life Richtung. Er verhält sich aber noch so ein bisschen klassischer, wie wir das aus dem Bereich eben kennen, wie der Name schon sagt. Microsoft Band ist eine Art Smartwatch quasi, die man um das Handgelenk trägt. An erster Stelle quasi erstmal ganz offensichtlich tut es diese typischen Sachen, die diese ganzen Uhren eben so ein bisschen tun. Es misst deinen Pulsschlag, deine Herzfrequenz, es misst, wie weit du zum Beispiel beim Joggen gelaufen bist, wie viel Kalorien du verbrannt hast, wie lange du schläfst, all solche Sachen halt. Also es monitort einfach deine Körpersignale so ungefähr und kann dir dafür eben auch einiges dann an Statistik anzeigen. Es kann auch gleich, wird alles in die Cloud hochgeladen, analysiert, sodass es dir dann eben auch gleich Feedback gibt, die so ein bisschen quasi Metadaten sammelt und dir dann eben quasi zum Beispiel auch Empfehlungen für gewisse Dinge gibt. Interessant ist auf jeden Fall vor allem noch, dass das ganze Ding aber eben integriert ist mit so einer Art Smartwatch. Das Ganze läuft eben auch mit einem Microsoft-System. Es ist eben auch, gibt quasi auch Companion-Apps dazu für Windows-Phone, für Android und auch für iOS-Phones, sodass du das damit verbinden kannst. Du kannst Twitter darüber abrufen, du kannst damit alles mögliche andere machen. Also ein paar kleine Apps gibt es auf jeden Fall schon, sodass es letztendlich sowas ist wie eben eine Mischung aus einer Smartwatch und eben diesem Companion-Device fürs Joggen, fürs Fitnesstraining oder so ein Kram. Es zeigt dir, wie viele Sit-Ups du noch machen musst. Es zeigt dir, wie viel Pause du jetzt zwischen den einzelnen Übungen machen musst. All solche Sachen. Frage, wie gut das tatsächlich irgendwie funktionieren kann. Ich fand den Trailer ein bisschen bescheuert, um ehrlich zu sein. Kann sich jeder ja einfach mal angucken. Wenn wir den News verlinken, wird auf jeden Fall auch der Trailer mit drin sein. Der Trailer zeigt jetzt am Anfang erstmal, dass das Leben eben aus Momenten besteht und dass wir so viele Momente in unserem Leben verpassen, weil sie eben vergänglich sind, weil wir ständig nämlich vom PC sitzen und auf unserem Smartphone starren und deswegen eben diese ganzen schönen großen Momente verpassen. Und dass man eben, damit man das nicht mehr irgendwie hat, so ungefähr, dass man sich eben ein bisschen loslöst eben von dieser technischen Fessel so ungefähr, die einen irgendwie dann davon abhält, sein Leben zu leben, soll man jetzt eben das Ding benutzen, das ist nicht ständig und ewig im Weg, dann kann man endlich wieder rausgehen und wandern und joggen und verrückte Sachen machen und das aber gleichzeitig natürlich trotzdem über soziale Medien mit den ganzen Leuten teilen und das ist natürlich das Wichtige daran. Du kannst trotzdem Tweets lesen, du kannst trotzdem Tweets abschicken, du kriegst trotzdem mit, du kannst da immer noch reinsprechen, zum Beispiel, das hat auch eine Sprachfunktion anscheinend, wo du sagen kannst, bitte erinnere mich an mein 15 Uhr Meeting und dann piept das Ding um 15 Uhr und sagt dir, dass es ein Meeting ist, also so ein bisschen kleiner Personal Computer Device eben, was du für so ein Kram noch dabei hast. Es ist also letztendlich nichts anderes als ein leicht verkleinertes Smartphone. Also ich finde es schon etwas sehr ironisch, damit Werbung zu machen, zu sagen, nicht so viel auf dein Smartphone starren, deswegen sollst du diese Uhr haben, die genau dasselbe macht, bloß ein bisschen kleiner ist. Und unkomfortabler in der Hinsicht. Ja, keine Ahnung, wie gut das Ganze funktionieren kann. Das Ganze soll $199 kosten, was ja auf jeden Fall schon ein stolzer Preis ist. Es kann dafür auf jeden Fall auch relativ viel, das muss man natürlich schon zugeben. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich meine, für Microsoft wiederum macht das natürlich alles wesentlich mehr Sinn. Microsoft ist halt ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Das Ganze mit Smartphones, Smartwatches und so ein Kram geht ja auch irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, von daher macht das für die durchaus Sinn. Bin ich mal gespannt, wie das läuft auf jeden Fall, letztendlich. Und eigentlich hat es jetzt in dem Sinne auch quasi gar nichts mehr mit Videospielen zu tun. Wir reden jetzt eigentlich hauptsächlich drüber, weil es eben auch sehr interessant ist, weil Nintendo eben gerade was vorgestellt hat und Nintendo ja nun wirklich als fast reine Videospielfirma eben in der Hinsicht ist natürlich ein bisschen was Besonderes, wenn sie sowas vorstellen. Bei Microsoft hat es jetzt gar keine direkte Verbindung zu irgendwelchen Spiele-Devices, nicht mehr zu Smartphones oder so. Ja, keine Ahnung. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann läuft. Ist auf jeden Fall ganz interessant, muss ich sagen. Also, dass beide Unternehmen jetzt irgendwie gerade parallel anscheinend irgendwie in dieselbe Richtung gehen wollen. Ich wusste auch nicht, könnte jetzt gar nicht sagen, ob der Health-Markt irgendwie gerade so boomt, ist, dass das total Sinn macht und das anscheinend einfach so ein Standard ist, dass viele Leute sich gerade in die Richtung orientieren. Da habe ich einfach keine Ahnung von. Ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich glaube, da ist schon irgendwie etwas, dass es irgendwie Sinn macht. Also Leute, dass sie sich auch immer mehr darauf irgendwie achten, auf dass sie sich richtig bewegen und das machen, dann sich bestimmte Apps runterladen, die das eben für sie machen, eben auf Smartphone. Das glaube ich mittlerweile dann wahrscheinlich dann doch irgendwie eine Rolle spielt. Dass Nintendo das jetzt so, sag ich mal, in dem Sinne aggressiv verfolgt, überrascht auch ein bisschen. Natürlich, sie haben auch gesagt, Nintendo war ja nicht immer schon eine Videospielfirma. Sie haben ja mit Spielkarten angefangen, damals noch, keine Ahnung, 100 Jahre vorher. Und dementsprechend sagen sie schon, ja, wir bei uns war es eigentlich schon immer, dass es darum ging, dass irgendwie um Lebensqualität ging. Und wir machen das natürlich momentan hauptsächlich über Spiele, aber wollen das aber auch über andere Sachen machen. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt vielleicht auch in der Richtung dann irgendwie etwas machen wollen, was vielleicht dann irgendwie auch in Verbindung mit Spielen verwendet werden kann. Ja. Ich meine, du hattest ja letztes Mal erst dieses Tasty mit diesem Spiel, das eben auch mit Hilfe von solchen Gadgets eben versucht, dein Spielerlebnis eben zu beeinflussen. Und der Wii Vitality Sensor, als er damals angekündigt wurde, haben wir alle schon gesagt, das könnte man auch mit Horrorspielen einsetzen und desgleichen, muss man aber abwarten. Aber viel kann man halt dazu jetzt leider letztlich noch nicht sagen. Ja, stimmt allerdings. Sind wir jetzt mal also interessant ist auf jeden Fall, mal gucken, in welche Richtung sich das tatsächlich jetzt irgendwie entwickelt. Und gerade bei Nintendo, weil das eben noch ein Stück hin ist und weil es ja auch, um ehrlich zu sein, die etwas interessantere Technik ist, bin ich schon gespannt, was da letztendlich draus wird. Ich glaube, gerade in Japan, eben Nintendos Heimatmarkt, könnte das durchaus funktionieren. Ich weiß nicht, ich glaube, das Gerät würde einfach immer sagen, sie schlafen zu wenig. Wahrscheinlich. Beep, beep, beep, mehr schlafen. Geht nicht. Gesünder essen. Ah, geht scheiße. Nicht. Ich stell's einfach wieder ab. Ja, sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema, oder? Du kannst es ja mal so ein bisschen reinführen. Du hast ja schon grob umrissen, was wir heute machen wollen. 20 Jahre PlayStation. Ja, genau. Wir wollen heute über 20 Jahre PlayStation reden. Wie gesagt, am 3. Dezember wird das Ding 20 Jahre alt, also gemessen am Japan-Release. Und wir wollen uns heute mal ein bisschen so mit der Entstehungsgeschichte der PlayStation befassen, weil vielleicht auch nicht jeder wirklich genau weiß, wie es eigentlich dazu kam, dass Sony eben in den Konsolenmarkt eingestiegen ist. Und welche Konsequenzen dann letztendlich welche Ursachen auch dann der letztendliche Erfolg der PlayStation hatte und welche Konsequenzen das auch für den Konsolenmarkt und vielleicht auch für den Videospielmarkt an sich hatte. Ich würde vielleicht einfach mal so eine kurze Einführung machen, wie es eigentlich dazu kam, dass es überhaupt die PlayStation gibt. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Schauen wir mal. Also letztendlich ist es so, dass die erste Involvierung, sag ich mal, von Sony in den Konsolenmarkt war eigentlich über den Super Nintendo, weil der Super Nintendo, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber der Soundchip, der im Super Nintendo verbaut wurde, der ist nämlich von Sony entwickelt worden, und zwar genauer von einem Sony-Ingenieur namens Ken Kutaragi, der später auch als der Vater der PlayStation bekannt werden sollte. Und der hat das damals, ohne das Wissen seiner Chefs hat er das damals zusammen mit Nintendo entwickelt. Und als das dann rauskam, waren dann die Bosse auf jeden Fall sehr erbost und wollten ihn dann eigentlich feuern deswegen. Aber er hatte Glück, weil der damalige CEO Norio Oga, der war ein großer Förderer von ihm und hat das Potenzial eben in dieser Konsolentechnologie dann gesehen und hat ihm dann eben erlaubt, dann auch offiziell dann eben daran weiterzuarbeiten, und dann wurde ein Vertrag abgeschlossen und so wurde der Soundchip eben dann von Sony für den Super Nintendo entwickelt. Und da wollten sie nicht aufhören, also Nintendo hatte damals, also schon das war ungefähr 1990 oder 1989, hatte damals schon Pläne eben, dass das neue Medium, nämlich die CD, später auf jeden Fall auch für ihre eigenen Konsolen zu nutzen. Und die CD wurde ja damals von Sony zusammen mit Philips entwickelt. Und deswegen wollte Nintendo auch da zusammen mit Sony zusammenarbeiten. Und man hat dann sozusagen ein Agreement getroffen, dass man zusammen an einem sogenannten Super Famicom CD entwickeln möchte. Also das war letztendlich der Plan, dass es ein Super Nintendo sein sollte, der auch ein CD-Laufwerk hatte und dementsprechend sowohl für Super Nintendo-Spiele zu benutzen war, auch als Spiele, die auf CDs laufen, oder eben auch als Multimedia-Gerät eben nutzbar war. Und Nintendo hat damals so einen Fehler gemacht, nämlich, ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das heute durchliest. Sie haben nämlich erst dann im Nachhinein, als sie die Verträge nochmal durchgelesen haben, gemerkt, dass sie laut des Vertrages Sony die komplette Kontrolle über die Lizenzierung der Super Nintendo CDs haben würde. Also das heißt, Sony könnte dann selbst entscheiden, wer dann diese Lizenzen kriegt, was dann draufkommen kann, und eben dann auch kriegt, würde dann auch die meisten Royalties eben davon kriegen. Und der CEO von Nintendo damals, Hiroshi Yamauchi, dem gefiel das überhaupt nicht. Nintendo ist ja bekannt dafür, dass sie gerne die komplette Kontrolle eben bei sich selbst haben wollen. Und so kam es dann eben, dass das Gerät, also dieser Super Nintendo CD, der dann als PlayStation, damals noch mit einem Leerzeichen dazwischen, eben veröffentlicht werden sollte, sollte dann damals auf der CES 1991, also auf der Consumer Electronics Show in LA vorgestellt werden, der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Kooperation sollte damals bekannt gegeben werden, und Sony hatte dann auch seine Pressekonferenz und hat das dann angekündigt. Und am nächsten Tag haben dann eben alle erwartet, dass Nintendo das dann auch nochmal bekräftigt, die Kooperation dann bekannt gibt. Und es kam aber alles anders, nämlich sie überraschten alle, auch Sony, die wussten nämlich auch nichts davon, und haben dann bekannt gegeben, dass sie zusammen mit Philips an einem CD-kompatiblen Super Nintendo arbeiten wollen. Das heißt, Sony war da erstmal komplett vor den Kopf gestoßen und wurde somit komplett vor der ganzen Öffentlichkeit blamiert. Und die erste Reaktion darauf war dann erstmal, dass sie dann zu Sega gegangen sind und gefragt haben, ob sie nicht irgendwie mit ihnen kooperieren wollen. Wurden aber auch da abgewiesen. Wortlaut des damaligen CEOs von Sega war: Was wollen wir mit denen? Die können weder Hardware noch Software machen. Das ist völliger Witz, mit denen was zu machen. Dann kam es 1992, also ein Jahr später, da haben sich die Wogen ein bisschen geglättet. Was sie auch mussten, weil Sony war immer noch für den Soundchip vom Super Nintendo verantwortlich. Und sie setzten deswegen dann einen neuen Vertrag auf beide. Diesmal sah der Vertrag eben vor, dass Nintendo die überwiegenden Rechte am Super Nintendo CD-Format zugesprochen bekam und Sony nur einen kleinen Teil der Royalties bekommen sollte. Und es wurde dann auch ein erster Prototyp entwickelt. Es sollen ungefähr 200 von denen produziert worden sein. Die sollen aber nicht besonders gut gelaufen sein, und Sony hat dann relativ schnell festgestellt, okay, das macht so keinen Sinn. Wir scrappen das ganze Projekt und fangen nochmal neu an. Und dann haben sie eben eine neue Strategie sich überlegt. Sie haben gesagt, okay, wir skippen jetzt einfach diese Generation komplett und werden das jetzt einfach die PlayStation, die neue, diesmal ohne Leerzeichen, eben für die nächste Generation vorbereiten, und haben sich deswegen entschlossen, den Super Nintendo Port komplett zu entfernen, und damit war dann sozusagen auch die Mitarbeit von Nintendo sozusagen Geschichte, und Sony ist dann seinen eigenen Weg gegangen. Und letztendlich war es ihnen aber auch selbstbewusst, dass das größte Problem von ihnen war nicht die Hardware, sondern eben Software. Also Sony hatte halt keinerlei Erfahrung in der Software- und Spieleentwicklung. Sie hatten keine eigenen Studios. Und dementsprechend war natürlich, als sie dann eben diese PlayStation entwickelt haben, ganz besonders wichtig, den guten Umgang mit den Third-Party-Herstellern herzustellen. Und das ist ihnen auch relativ schnell gelungen. Also eigentlich alle großen japanischen Third-Party-Hersteller, inklusive der damals noch ganz großen wie Namco und Konami, waren dann sofort mit an Bord. Und so kam es dann eben auch, dass dann so ein paar sehr beliebte Spiele, die damals in japanischen Arcades vor allem besonders beliebt waren, dann auch als Launch-Titel eben auf der PlayStation 1 erschienen. Unter anderem zum Beispiel Ridge Racer von Namco, was ein riesiger Deal war damals. Und ja, die PlayStation 1 hat sich, als sie dann rausgekommen ist, hat sich verkauft wie warme Semmeln. Sie hat bis heute über 102 Millionen Konsolen verkauft, hat damals dann auch die Konkurrenz, nämlich den Sega Saturn und den Nintendo 64, weit hinter sich gelassen. Und ja, wollen vielleicht jetzt ein bisschen darüber diskutieren, wie das passiert ist und welche Konsequenzen das hat. Ich meine, vielleicht nach meinem Monolog mal, was sagst du denn zu dieser ganzen Entstehungsgeschichte? Ist ja eigentlich hat Nintendo ja seinen jetzigen Konkurrenten ja sich selbst geschaffen, oder nicht? Ja, das ist auch recht interessant, weil man irgendwie das Gefühl hat, natürlich ist es immer schwierig, aus der historischen Perspektive zurückzublicken und dann immer Schlussfolgerungen zu ziehen darüber, was die Leute damals hätten wissen müssen und was nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es irgendwie schon etwas war, das absehbar war vielleicht für Nintendo. Andererseits war Nintendo natürlich auch zu dem Zeitpunkt, und das muss man dazu sagen, ich meine, damals hatten wir natürlich auch quasi zwei große Konsolenhersteller, die miteinander konkurriert haben. Trotzdem muss man sagen, damals war Nintendo der klare, große Spieler quasi in dem Bereich, und Sega war selbst damals noch eher eine Randerscheinung. Obwohl das quasi die Zeit war, in der Sega noch am stärksten war. Danach ging es, habe ich das Gefühl, immer noch ein bisschen mehr bergab, aber trotzdem war auf jeden Fall schon ganz klar, dass Nintendo da ein Stück weit immer der Gewinner war, und ich glaube, vielleicht waren sie damit auch in so einer Position von Überheblichkeit, die man Nintendo in gewisser Hinsicht quasi so ein bisschen heutzutage nicht unbedingt mehr vorwerfen kann, aber zumindest eben diese Ignoranz vielleicht auch und dieser Tunnelblick, der daraus ein bisschen erwächst. Und natürlich, man muss noch dazu sagen, Nintendo war damals zu dem Zeitpunkt einfach auch schon seit 10 Jahren im Geschäft, wohingegen Sony natürlich komplett neu war. Interessant ist ja vor allem eigentlich hauptsächlich, dass einfach so viele Third-Party-Entwickler und eben auch große Namen letztendlich, die auch auf Nintendo-Konsolen etabliert waren, dann angefangen haben, mit Sony zusammenzuarbeiten. Ist, glaube ich, auch ganz interessant, da können wir vielleicht nachher darüber diskutieren, was da vielleicht so ein bisschen die Gründe für waren, dass eben große Firmen, die eben auf Nintendo-Konsolen schon etabliert waren, gesagt haben, wir gehen das Risiko ein und partnern jetzt eben mit der PlayStation. Ist auf jeden Fall eine super interessante Entstehungsgeschichte, definitiv. Und mal wieder bestimmt alles andere irgendwie wirklich diese Entstehungsgeschichte als wirkliche Planung. Das ist halt alles immer nur Zufall, und das funktioniert nicht, und deswegen entsteht durch Zufall das Neue, wie das ja meistens der Fall ist. Trotzdem super bemerkenswert, was aus der PlayStation letztendlich geworden ist. Ich meine, natürlich waren sie mit dem damaligen Laufwerk schon einfach auch technisch was sehr Besonderes. Es ist halt, wie gesagt, natürlich immer trotzdem die Frage, wie die Leute das halt nutzen. Also, dass sie so viel Third-Party-Support gekriegt haben, war definitiv nicht selbstverständlich. Da haben sie natürlich auch einen guten Job gemacht. Wie du auch schon gesagt hast, kam, glaube ich, auch einfach daher, dass sie selbst einfach keine Spiele entwickelt haben. Nintendo hat sich immer auf seine First-Party-Sachen verlassen. War immer sehr, sehr rigide und streng, was Third-Parties anging, auf ihren eigenen Konsolen. Das heißt, es war einfach damals auch eine ganz andere Zusammenarbeit mit Nintendo. Wohingegen Sony einfach natürlich schlicht und ergreifend sagen musste, ihr könnt vom Prinzip her machen, was ihr wollt. Wir verstehen selbst gar nichts von der Entwicklung, wir sind auf euch angewiesen. Und haben natürlich da bestimmt auch einigen Leuten durchaus was eingeräumt dann. Ja, es ist recht interessant, weil ja. Ich habe dann auch letztens erst ein Interview mit Shuhei Yoshida gelesen, der damals eben auch schon bei Sony war und der sich dann damals entschlossen hat, eben als dieses PlayStation-Projekt dann richtig in Gang gekommen ist, dann entschlossen hat, dann auch in der Abteilung dann mitzuarbeiten, wo auch viele laut seiner Meinung nach innerhalb von Sony gesagt haben, du bist doch verrückt, dieses Projekt hat keine Zukunft, du verbaust ja damit deine Karriere. Und er dann halt gesagt hat, dass das ein großer Teil des damaligen PlayStation-Teams aus Mitarbeitern von Sony Music bestand. Und dann ein großer Teil von denen, die nämlich damals bei Sony Music eben auch dafür verantwortlich waren, mit Künstlern, mit verschiedenen anderen, also mit Labels eben zusammenzuarbeiten, eben dann auch dafür verantwortlich waren, die Third-Party-Relations herzustellen. Und in der Hinsicht hatte natürlich Sony eine riesige Expertise. Und haben das natürlich auch dementsprechend genutzt, um eben sich den Support von diesen ganzen großen Third-Party-Herstellern eben zu sichern. Und da du ja auch vorhin schon so gesagt hast, weil du ja schon das Thema angesprochen hast, wie es eigentlich jetzt dazu kam, dass jetzt diese ganzen Thirds dann letztendlich sich dann haben überreden lassen, rüberzugehen. Ich meine, das ist ja erstmal für die Franchises, die oft vor allem auf dem Super Nintendo groß geworden ist, sind natürlich erstmal ein Risiko. Man weiß nicht genau, wie die PlayStation laufen wird. Bei Nintendo, man wusste zwar, dass es da bestimmte, sage ich jetzt mal, negative Aspekte gibt. Also zum einen natürlich die sehr starke Kontrolle von Nintendo selbst, die starken Abgaben für die Cartridges eben, die Nintendo eben selbst produziert hat und über die Nintendo auch sehr große Kontrolle immer noch verfügte. Aber trotzdem wusste man eben, woran man ist an Nintendo. Und letztendlich war es ja auch damals dieser große Krieg zwischen eben dem Cartridge-Medium und dem CD-Medium. Vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, also Nintendo hat eben mit dem Nintendo 64 weiterhin an den Cartridges festgehalten. Die Vorteile der Cartridge, die lagen damals auf der Hand. Zum einen waren es natürlich quasi nicht vorhandene Ladezeiten, also man steckt das Ding eben rein und das ganze Ding geht los und man muss dann nicht wirklich viel mit Ladezeiten eben arbeiten. Das Problem war allerdings natürlich, beziehungsweise im Moment der andere Vorteil war natürlich, dass du die Save Games eben auf der Cartridge mit speichern konntest. Das konntest du auf der CD natürlich nicht, du konntest nicht auf die CD draufschreiben, aber der Vorteil der CD war natürlich der größere Speicher und natürlich auch, sage ich jetzt mal, mehr Möglichkeiten damit auf der technischen Ebene eben auch mit diesen Spielen dann zu arbeiten. Und ich glaube, dass das letztendlich dann auch für einige Entwickler der springende Punkt war. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist ja schon. Genau, Square, also ich glaube, Square ist so mit das Paradebeispiel, wenn es dann darum ging. Final Fantasy VII war ja ursprünglich für den Nintendo 64 geplant. Es gibt auch eine Tech-Demo, die auf der Nintendo 64 damals lief. Und man hat bei Square aber schon relativ früh festgestellt, okay, sie wollen jetzt diesen Sprung machen, sie wollen diese FMV-Sequenzen haben, sie möchten Real-Time 3D Turn-Based Action, also Rollenspiel, haben in dem Spiel. Und als Nintendo dann eben angekündigt hat, dass sie auch mit auf dem Cartridge-Medium bleiben wollen, stand eben Square eben vor dieser Frage, okay, was machen wir jetzt mit Final Fantasy VII? Und haben sich dann eben entschlossen, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt einfach mit der Technik, wir wollen dieses CD-Medium auf jeden Fall nutzen und machen deswegen den Sprung zu Sony. Und es folgte, ich glaube, ein paar Monate später war dann auch der nächste Nackenschlag dann eben das Enix. Die Entwickler von Dragon Quest eben angekündigt haben, dass Dragon Quest 7 ebenfalls für die PlayStation kommen wird. Waren die Gründe, da ist man sich nicht ganz sicher, was die Gründe waren. Dragon Quest hat eigentlich nicht immer, sag ich jetzt mal, von Grafik gelebt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Macher von Dragon Quest 7 sehr hohe Ambitionen an Dragon Quest 7 hatten, was dazu führte, dass das Spiel, glaube ich, Ewigkeiten verschoben wurde. Und selbst als es rausgekommen war, war es eigentlich noch nicht wirklich fertig, aber es ist eines der längsten JRPGs aller Zeiten. Ich glaube, du brauchst allein für die Hauptstory über 90 Stunden. Das Spiel ist ewig lang und hätte wahrscheinlich in der Größe gar nicht auf einer Cartridge gepasst. Und das hat Nintendo damals einen sehr, sehr großen Nackenschlag auf jeden Fall versetzt, dass sie diese Spiele verloren haben. Ja. Auf jeden Fall, also ich meine, bei Square, wie du es gerade schon gesagt hast und auch gut erklärt hast, ich meine, bei Square ist es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Square hatte da gewisse Ansprüche, eben zum Beispiel auch schon an Videos und so ein Kram. Sowieso Rendersequenzen waren ja etwas, was man auf Cartridges fast nicht groß realisieren konnte. Tatsächlich ist es bei Enix ein bisschen was anderes. Ich habe auch da das Gefühl, dass es vielleicht, ja, dass es auf jeden Fall schwerer zu erklären ist. Also bei Square, wie gesagt, da kann man es ganz eindeutig sehen. Da hat man auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie spezifisch an Nintendo lag, sondern eher daran, dass halt Square einfach gewisse Ansprüche hatte oder gewisse technische Voraussetzungen brauchte für das, was sie realisieren wollten, die Nintendo nicht bieten konnte und sie einfach deswegen weggegangen sind. Bei Enix habe ich auch das Gefühl, war es, glaube ich, auch für Nintendo einfach wesentlich überraschender und auch ein größerer Deal auf jeden Fall. Zumal muss man ja auch dazu sagen, mein Dragon Quest war auch damals schon einfach auch ein Riesending in Japan. Ja, vor, das war halt das große Ding in Japan. Also. Richtig, das war, es ist jetzt immer schwer darüber, das wirklich abzumessen, aber auf jeden Fall war es auch in der Zeit einfach noch ein Stück weit größer auch noch als Final Fantasy. Und das ist natürlich dann einfach schon durchaus relevant, wenn natürlich dann einfach so eine große Franchise plötzlich nicht mehr da ist. Zumal ja eben dann das auch schon bei beiden Franchises schon der 6., 7. Teil war. Sodass es natürlich einfach auch nochmal was ganz anderes ist, eben eine so lange Geschichte quasi damit auch zu verlieren. Ich meine, das waren immer Nintendo-Konsolen, auf denen die erschienen sind und dann plötzlich sind sie auf der PlayStation. Und da sie ja eben auch schon für den Markt so relevant waren, natürlich dann auch super, super schwierig, wenn man das plötzlich auf einer ganz anderen Plattform hat. Ist auf jeden Fall super interessant. definitiv zu sehen, wie eben die Leute darauf auch reagiert haben und eben auch schon etablierte Studios, die eben mit Nintendo zusammengearbeitet haben, dann plötzlich dann auch sich für die PlayStation entschieden haben. Ist halt auch einfach die große Frage, inwiefern Sony das, also wie Sony das überhaupt quasi geschafft hat, das so zu managen. Waren sie einfach tatsächlich einfach so offen, haben gesagt, wir brauchen diese Leute, das heißt, wir offerieren denen so viel, wie wir irgendwie möglich können, wohingegen Nintendo eben gesagt hat, naja, wir sind da quasi nicht drauf angewiesen, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, oder ich habe es mal so fallen lassen, man hatte schon vielleicht ein bisschen das Gefühl, auch damals, dass eben Nintendo in einer fast Monopolsituation eben davor war und daraus eben auch ein gewissen Überheblichkeit vielleicht einfach an den Tag gelegt hat und gesagt hat, naja, wir leben vor allem eben einfach auch durch unsere großen First-Party-Franchises. Ich meine, auch damals waren ein Zelda und war Mario und so ein Kram, waren einfach auch da, die Top-Seller einfach auf den Nintendo-Konsolen. Klar. Und mit Mario 64 haben sie auch ein absolut grandioses Spiel dann zum Beispiel geliefert. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, also manche Leute sagen ja auch, auf dem Nintendo 64, also wenn es nur rein um die Qualität geht, die besten Spiele der Generation gab es für Nintendo 64. Mario 64 und Zelda Ocarina of Time gelten bis heute als einer der besten Spiele aller Zeiten. Ja. Zelda Ocarina of Time in vielen Kreisen sogar als das beste Spiel aller Zeiten. Allerdings, ja. Aber das natürlich, dass sie mit der Varianz, die eben Sony auf der PlayStation hatte, konnten sie halt in keinster Weise mithalten. Und ich glaube, es ist auch so ein Grund, warum dann viele Thirds sich dann letztendlich auch für die PlayStation entschieden haben, war natürlich auch, das habe ich jetzt vorhin ganz vergessen zu erwähnen, CDs waren natürlich viel billiger herzustellen als Cartridges. Klar, und auf jeden Fall. Die Cartridge war zum einen teuer und zum anderen hat Nintendo auch noch relativ viel, sage ich jetzt mal, Royalties dafür gekriegt, weil sie sozusagen die Hersteller der Cartridges waren. Die großen Publisher waren die waren also auf jeden Fall eher pro CD, weil das erstmal die Kosten, die Herstellungskosten minimiert hat und dementsprechend dann auch sozusagen wahrscheinlich dann auch mit noch ein, sag ich mal, so ein Pullgrund eben für die PlayStation war. Und da ich jetzt gerade auch schon dass die Spiele-Library dann eben auch erwähnt habe, also wie gesagt, Nintendo 64 hatte richtig, richtig gute Spiele und aber die Art und also die Genrevielfalt, die es eben auf der PlayStation gab, die war ja für die damalige Zeit auf jeden Fall ja unangefochten, würde ich behaupten. Naja, unangefochten in Anführungsstrichen nicht mehr. Man muss natürlich immer bedenken, und wir reden jetzt ja gerade wieder aus wie die ganze Konsolen-Sicht quasi. Auch damals war der PC halt noch relevant. Und ich glaube, das ist halt auch allgemein so eine Sache, über die wir vielleicht nochmal irgendwie reden müssen. Das ist halt auch einfach so eine Sache, dass sich dadurch jetzt vom Prinzip her, und das ist ja recht offensichtlich, hat sich da so ein bisschen der Scheideweg gegeben für die moderne Videospielwelt. Man muss ja schon dazu sagen, wenn PlayStation damals nicht eingestiegen wäre in diesem Videospielmarkt, und wie wir ja auch schon vorhin, oder wie man vorher schon heraushören konnte, war das ja kein von langer Hand geplanter Einstieg in die Industrie, sondern es ergab sich eher durch gewisse Umstände. Das heißt, wenn das nicht durch Zufall so passiert wäre, wie es passiert wäre, und Nintendo wäre quasi einziger großer Player gewesen, und wenn wir jetzt einfach mal weiterdenken, wahrscheinlich hätte sich letztendlich Sega nicht groß anders entwickelt, als sich jetzt entwickelt hat, und ich glaube auch, dann hätte Nintendo tatsächlich irgendwann einfach die komplette reine Marktdominanz quasi erhalten, dann wäre wahrscheinlich auch Microsoft nicht unbedingt eingestiegen. Wenn es sich die PlayStation gegeben hätte als eine Art Vorbild eben für diesen Quereinstieg und eben auch für diese Art und Weise, wie man eben nicht unbedingt nur in-house, sondern eben auch mit Third Parties umgehen kann und eben Spiele entwickeln lassen kann für seine Plattform. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann würde unsere ganze Landschaft komplett anders aussehen. Denn damals war es hauptsächlich letztendlich einfach eben der Konsolenmarkt, der eben Nintendo war. Ein Stück weit vielleicht noch ein bisschen Sega, Atari war da schon gar nicht mehr vorhanden letztendlich. Und dann gab es halt eben den Spiel-PC. Und der war eben die große Genre-Varianz überhaupt. Das war eben das, wo man damals noch relativ flexibel eben fast alles spielen konnte. Und so Sachen wie zum Beispiel Diablo 1, das eben auch für die PlayStation rausgekommen ist. Wie die ganzen anfänglichen Shooter und so ein Kram. Es gab ja damals viele Spiele, die eben klassisch auf dem PC waren und dann eben einfach auch für die PlayStation rausgekommen ist. Die haben quasi den Grundstein dafür gelegt, dass wir jetzt eben so eine Art gemischte Welt haben, wie wir sie heute haben. Ich glaube tatsächlich, wenn es so weitergegangen wäre mit Nintendo, dann wären tatsächlich Nintendos weitergehende Konsolen und eben auch ihre Politik mit den Third-Party-Entwicklern wahrscheinlich auch so gewesen, dass es nicht so krasse Annäherung gegeben hätte zwischen dem PC-Markt und dem Konsolenmarkt. Und wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir heute eine ganz andere Landschaft tatsächlich. Und gerade deswegen finde ich es auch super bemerkenswert, wie eben die Third-Party-Entwickler eben auch von Sony aufgenommen wurden. Und ich glaube tatsächlich, dass sich dadurch dann auch einfach das Ganze so ein bisschen verschoben hat, dass eben Nintendo den Ruf erhalten hat, den sie heute haben. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, ist Nintendo heutzutage immer noch eine Firma, die wir ganz, ganz stark mit First-Party-Titeln verbinden. Und man sagt immer noch ein Stück weit vielleicht auch einfach, wenn man sich eine Nintendo-Konsole kauft, kauft man sich das für das neue Zelda, für das neue Mario, für ein Smash Brothers, für ein Mario Kart, für all diese Franchises, die eben Nintendo selbst hausintern entwickelt. Und wenn man hauptsächlich interessiert ist an anderen Spielen, nicht unbedingt an Nintendo-Spielen, kauft man sich auch nicht unbedingt eine Nintendo-Konsole. Nintendo-Konsolen sind nicht eben diese Powerhouses, die sowohl First-Party als auch Third-Party-Sachen verbinden, sondern Nintendo ist eben hauptsächlich stark durch seine eigenen Franchises. Und das hat sich da auf jeden Fall ganz klar der Grundstein dafür gelegt, dass eben gerade zu dem Zeitpunkt, wo eben noch haufenweise Third-Party-Entwickler auch noch für Nintendo entwickelt haben, dann eben zu PlayStation rübergewechselt sind. Nintendo konnte seinen trotzdem sehr starken Marktanteil weiterhin verteidigen, weil auch damals schon waren eben, wie du das auch schon gesagt hast, oder wie wir schon öfter mal gesagt haben, die First-Party-Titel einfach auch Zugpferde und ja, Ocarina of Time ist wahrscheinlich für viele Leute eins der besten Spiele aller Zeiten. Das ist eben in der Generation rausgekommen. Auch Mario 64, wo viele Leute gerade damals, glaube ich, das noch ein bisschen als spektakulärer betrachtet haben, weil das ja wirklich ein ganzes Genre revolutioniert hat mit dem Plattformer, der plötzlich in 3D so gut funktioniert hat, wie man sich das gar nicht hätte vorher vorstellen können. Ich meine, viele Leute haben damals gesagt, als es rauskam, das ist das beste Mario aller Zeiten, obwohl es 3D ist. Und da muss man damals wirklich sagen, obwohl es 3D ist. Also weil wirklich trotz der Tatsache, dass es quasi ein 3D-Jump'n'Run war, war es trotzdem das Beste aller Zeiten. Das war schon relativ spektakulär in der Hinsicht. Das heißt also, wenn Nintendo sind auch noch die Third-Party-Titel und die Third-Partys da hätte halten können auf ihrer Konsole, dann glaube ich, hätte es da wenig Konkurrenz für gegeben. Es war tatsächlich einfach zum richtigen Zeitpunkt der richtige Schritt von Sony und vielleicht einfach auch so ein bisschen eine Fehleinschätzung oder Unterschätzung des Ganzen von Nintendos Seite aus. Und dann kam ja später mit Microsoft dann eben plötzlich der nächste Player hinzu, der das Ganze noch ein bisschen verändert hat. Aber wie gesagt, da ist ein bisschen der Grundstein gelegt worden. Ja, definitiv. Ich glaube auch, eine andere Sache, wir haben jetzt, du hast jetzt vor allem jetzt, sag ich jetzt mal, diesen Unterschied zwischen First- und Third-Party-Titel herausgehoben. Ich glaube, wenn man sich die Verkaufszahlen dann der Generation, der PlayStation 1-Generation eben anschaut, dann kann man, glaube ich, auch argumentieren, dass die PlayStation eine völlig neue Zielgruppe von Spielern oder eine völlig neue Gruppe von Spielern sich plötzlich für Videospiele begeistern konnte. Der Nintendo, ja, der Super Nintendo und die damals zweitbestverkaufte Konsole, der Sega Mega Drive, die haben zusammen, glaube ich, 90 Millionen Konsolen verkauft. Die PlayStation 1 hat allein 102 Millionen und der N64, glaube ich, knapp 40 Millionen. Das heißt, der Markt ist auf jeden Fall, der Konsolenmarkt ist richtig gewachsen und ich bin ziemlich sicher, dass die PlayStation eben auch ihren Anteil daran hatte, eben weil wir haben ja auch heute immer noch dieses Gefühl, dass Nintendo nicht nur vor allem auf First-Party-Titel vertraut, sondern dass Nintendo auch immer noch eher so dieses Image hat der familienfreundlichen und kinderfreundlichen Konsole. Ja. Natürlich gab es auch auf dem Super Nintendo damals schon sehr ernste Spiele, aber trotzdem hattest du immer noch so mehr das Gefühl, okay, Videospiele sind in dem Sinne wirklich Spielzeug noch ein bisschen. Und ich glaube, die PlayStation, auch die Marketingkampagnen, die dann eben in Amerika dann eben gefahren sind, mit einem sehr starken Fokus eben auf dieses mehr, sag ich jetzt mal, mehr Maturity, das eben auch Menschen angesprochen hat, die vielleicht 20 plus sind, 20 bis 35 Jahre alt sind, eben auch mit bestimmten Spielen, die auch, sag ich mal, für diese Zielgruppe gemacht worden sind, so wie Metal Gear Solid, Resident Evil, Silent Hill, Castlevania Symphony of the Night etc., dass sie eben auch damit sozusagen vielleicht auch ein bisschen in einer anderen Stufe das gemacht haben, was die Wii letztendlich letzte Generation gemacht hat, nämlich die Audience sozusagen von Videospielen allgemein nochmal erweitert um eine gewisse Alterszielgruppe. Auf jeden Fall. Ich meine, was ja auch interessant ist, man muss natürlich auch einfach mal das, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man sogar noch mehr unterstreichen, indem man einfach mal ganz zurückgeht und gar nicht mal die Spiele oder sonst irgendwas betrachtet, sondern einfach nur die Konsolen an sich. Also ich meine, die erste PlayStation im Vergleich zur Nintendo-Konsole sah komplett anders aus, wenn man sich das Design anguckt. Die Nintendo-Konsole, wie du schon gesagt hast, hatte dieses Spielzeug-Feeling. Es gab sehr, sehr viele bunte Farben, es waren geschwungene Linien, das Nintendo 64-Logo war sehr bunt, dieses große N. Der Controller sah ein bisschen aus wie ein kleines Spielzeugflugzeug. Also es war tatsächlich einfach auch designed als eine Art Spielzeug. Ich finde vom Design her, von dem Gefühl, das man hat, nur wenn man sich die Konsole und den Controller anguckt, hat man viel eher das Gefühl von Spielzeug. Wohingegen, wenn man sich die PlayStation anguckt, die ja nun sehr, sehr, sehr nüchtern war, die erste war ja einfach nur eine komplette graue Box, nichts anderes, und auch den Controller anguckt, dann hat man das Gefühl, das war alles wesentlich nüchterner, wesentlich mehr Richtung Funktion designt. Und dadurch passt es, glaube ich, auch so ein bisschen besser eben in diesen, wie du schon gesagt hast, unter diesem Mid-20er-Fernseher quasi, weißt du, das Mid-20er-Wohnzimmer so ein bisschen. Wohingegen die Nintendo-Konsole gut in ein Kinderzimmer gepasst hat. Ich finde, das ist schon sehr, sehr exemplarisch, wenn man sich einfach nur mal die Konsolen an sich anguckt. Von daher, glaube ich, hast du da durchaus recht, wenn man jetzt wirklich einfach mal zusammenfassen würde. Natürlich war Nintendo auch damals schon und auch ist es ja letztendlich auch bis heute eben eine Art Familienkonsole und auch ein Familienunternehmen. Also zumindest spricht es quasi als Kundschaft eher Familien an. Wohingegen mit der PlayStation eben einfach auch so eine Art Hardcore-Gamer angesprochen wurde. Das, was letztendlich bisher der PC war. Gerade auch Shooter und sowas sind, ich meine, es gab sowas wie zum Beispiel James Bond GoldenEye, auch ein fantastisches Spiel damals für den Nintendo 64, aber auch das hatte eben ein anderes Feeling, das war kein besonders ultra-realistischer Shooter oder sowas, logischerweise. Das bietet sich natürlich auch bei den alten James Bond Filmen nicht unbedingt an. Wohingegen du mit sowas wie zum Beispiel Medal of Honor oder sowas auf der ersten PlayStation durchaus sehr, sehr realistische Spiele hattest, die eben auch ein Stück weit einfach sich wahrscheinlich eher an Film orientiert haben. Das war ja auch eine Sache, die zum Beispiel ich meine natürlich jetzt außer GoldenEye zum Beispiel ausgeschlossen, aber Nintendo-Konsolen sind einfach auch ein bisschen anders mit Spielen umgegangen. Auch sowas wie Metal Gear Solid zum Beispiel. Also das war eine ganz andere Ästhetik, die sich auch dadurch ein bisschen abgezeichnet hat. Und vielleicht war das auch einfach die Möglichkeit eben für Entwickler, und da sind wir ja letztendlich dann bei den ganz grundsätzlichen Unterschieden zwischen dem PC und der Konsole. Was die Konsole eben als Vorteil hat, eben diese Userbase, die fest installierte, dass du dich nicht um Specs oder so und kümmern musst, dass alle eben dieselben Voraussetzungen haben und. Dass diese ganzen Sachen dann eben zum Tragen kamen, wenn man plötzlich eben auch für alle entwickeln konnte und eben auch einfach das Spiel entwickeln konnte, was man wollte. Die PlayStation hat ja in dem Sinne keine Einschränkung gegeben. Wie gesagt, ich meine, es waren große Spiele-Franchises, die später auf dem PC gerade eben auch besonders relevant waren. Wie zum Beispiel Diablo gab es damals auch auf der PlayStation. Es gab auch Command & Conquer. Das war ein Riesenunterschied. Es war unspielbar mit dem Controller. Aber es gab auch Command & Conquer für die PlayStation 1. Und das war. Also, das sind schon viele auch, sag ich mal, klassische PC-Entwickler damals schon so, haben versucht, diesen Sprung auf die Konsolen zu machen. Ich meine, Blizzard hat ja danach dann erstmal wieder davon zurückgezogen. Bis vor kurzem. Aber ich glaube auch, also, ich meine, klar, ist natürlich immer, der PC-Markt ist, der war natürlich vor allem für den Westen sehr stark relevant. In Japan war es ja eigentlich dann eher so dieser Kampf zwischen Arcade und Konsole. Okay. Und da hat ja auch die PlayStation es ja geschafft, eben durch die Kooperation mit Namco und Konami, eben auch geschafft, Sega mit so ein bisschen auf seinem eigenen Home-Turf zu schlagen. Ich meine, das erste Tekken kam damals auch für die PlayStation 1 dann. Und war ein Riesending, auch Tekken 2 dann. Also ich habe einfach das Gefühl, die auf der PlayStation gab es irgendwie für alles was. Ich meine, wir reden jetzt natürlich vor allem von diesen, jetzt haben wir jetzt vor allem diese, sag ich jetzt mal, eher ernsteren, erwachseneren Spiele erwähnt, aber sie hat natürlich auch ihre kindlichen Jump'n'Runs, Crash Bandicoot gab's auf der PlayStation, es gab Croc, es gab Rayman. Ich meine, Final Fantasy ist vielleicht so ein Zwischending, aber es gab mehr auf der PlayStation-Konsole wirklich für, ich würde mal sagen, jeden Spielegeschmack gab es irgendwie etwas. Und das stimmt auf jeden Ich glaube, letztendlich ist das auch so, ist mir gerade nur so eingefallen, auch Gran Turismo natürlich, damals ein Mega-Ding. Ich glaube, es ist das meistverkaufteste Spiel auf der PlayStation 1 gewesen, dass eines der ersten Spiele wurde plötzlich dann, oder zumindest auf Konsolen, wurde plötzlich nicht nur um Rennen an sich ging, sondern es versucht hat, wirklich Autofahren realistisch zu simulieren. Und ich weiß, dass Gran Turismo 1 damals für jeden Autofan mit das Beste war, was es auf der Welt gab. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt auch so eine Sache. Also ich glaube tatsächlich einfach, das ist ein etwas anderer Fokus. Also wie du schon gesagt hast, natürlich gab es auch kindliche Spiele auf der PlayStation. Und es gab ja, wie wir auch schon gesagt haben, auch eher erwachsene Spiele eben auf dem Nintendo 64. Aber ich glaube, es war eben, dass die PlayStation den Fokus eher in den Erwachsenenteil gelegt hat. Und quasi die Kinderspiele so nicht unbedingt in Dreingabe war, aber auf jeden Fall ein kleinerer Teil, wohingegen das eben genau umgekehrter Fokus bei Nintendo war. Und vielleicht konnten die beiden deswegen auch so lange so gut parallel zueinander überleben. Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch die ganze Zeit darüber geredet, die PlayStation war super relevant, sie hat diesen ganzen Markt verändert. Nintendo war vielleicht ein bisschen überheblich, aber wir müssen trotzdem sagen, Nintendo war auch die nächsten 10 Jahre danach noch extrem erfolgreich. Sie haben ja letztendlich einen Marktanteil, der vorher vielleicht unter mehreren kleinen Competitors irgendwie aufgeteilt wurde, an einen großen verloren, aber trotzdem gleichzeitig konnten sie ja trotzdem parallel dazu überleben. Ist natürlich auch vielleicht ein bisschen schwer jetzt quasi darüber zu spekulieren, warum das der Fall war. Ich meine, ich glaube nicht, dass es allein nur an den First-Party-Titeln lag. Ich glaube, Nintendo ist auch trotzdem weiterhin mit dem, was sie letztendlich machen wollten, sehr gut und konsequent umgegangen. Man muss natürlich auch dazu sagen, Nintendo hat natürlich vor allem, sag ich jetzt mal, die schweren Jahre mit dem GameCube, vor allem im Handheld-Markt, gerettet. Ja. Im Handheld-Markt waren sie ja bis zum Release der PSP wirklich Monopolist quasi. Ja, und ich meine, auch nach dem Release der PSP. Ich meine, die PSP hat zumindest, also die PSP war das erste, sag ich mal, konkurrenzfähige Handheld-Produkt, was auf dem Markt gab. Davor, absolut, ich weiß nicht, das Playgear, hat das überhaupt irgendjemand gehabt? Nee. Also, überhaupt niemand. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, dass natürlich auch GameCube und PlayStation 2, was wir dann quasi die nächste Generation wäre, da sehen wir natürlich dann einen ganz krassen Unterschied. Da sehen wir die PlayStation 2, die ja letztendlich sehr konsequent das fortführt, was die PlayStation 1 angefangen hat und für viele ja bis heute eine der besten Konsolengenerationen überhaupt war, eben die PlayStation 2. die ja dann wirklich extrem erfolgreich für Sony war und letztendlich so ein bisschen quasi ja die Ernte war von dem, was sie mit der PlayStation 2 so ein bisschen gesehnt hatten. Wohingegen eben Nintendo gerade auch wegen der PlayStation 2, die eben sehr, sehr stark war, natürlich ganz, ganz klar einen Rückschritt machen musste und sich dann eben über mit anderen Dingen über was halten musste. Und dann gab es natürlich noch die Dreamcast, die leider trotz allen Versuchen komplett untergegangen ist. Völlig auch zu Unrecht. Ich meine, da haben wir ja schon öfter drüber geredet. An sich war die Dreamcast ein tolles Produkt auf jeden Fall. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, als wir ein bisschen so drüber diskutiert haben. Ich würde fast sagen, sie war vielleicht sogar ein bisschen ihrer Zeit voraus, ja, mit definitiv. Dem, die sie konnte. Die man damals, bei niemandem konnte man damals damit Werbung machen, dass eine Konsole ins Internet konnte. Das war für die meisten Leute, die zu Hause gesessen haben und noch nicht mal ins Internet mit ihrem PC konnten, völlig irrelevant, dass die Dreamcast das kann. Auch die technischen Dinge, die sie irgendwie hatte, das war alles so ein bisschen, damit konnte man schlecht Leuten eben diese Konsole schmackhaft machen. Was eben die PlayStation 2 mit ihrer Library und vor allem dem DVD-Laufwerk, ja, was natürlich das zum ultimativen Multimedia-Kauf. Ich glaube, das war einfach, ist wirklich so dieses Ding mit der Dreamcast. Ich würde einfach behaupten, Sony hat schon bei jeder seiner Konsolen auf jeden Fall immer ein gewisses technisches Risiko gewagt. Aber immer, ja, auf jeden Fall. Immer, oder meistens, sage ich jetzt mal, auf den Punkt genau so weit Risiko gegangen wie möglich. Also DVD in dem Sinne, also sie wussten, okay, wir brauchen irgendwie so eine Art auch technologischen Grund für die Leute, eine PlayStation 2 zu kaufen. Und DVD war auf jeden Fall sehr viel, sag ich jetzt mal, mehr zur Realität dran als eben Internet und dieses ganze Zeug, was die Dreamcast eben konnte. Also die sozusagen die richtige Dosis von Risiko zu nehmen. Und Sega ist halt komplett übers Ziel hinausgeschossen, leider, muss man halt sagen. Also ich meine, selbst auf der PlayStation 2, als es dann diesen Ethernet-Adapter gab, muss man sagen, Internet war die Generation relativ unbedeutend für die Konsole. Und ja, auf jeden Fall. Und dementsprechend, ja, die Dreamcast war definitiv ihrer Zeit voraus. Und ich meine, letztendlich, um auf die PlayStation 1 zurückzukommen, das Ganze mit dem CD-Format und so weiter hätte ja auch theoretisch nach hinten losgehen können. Also absolut. Ja. Ich meine, wir haben ja bei der Blu-ray gesehen, die Blu-ray hat sich letztendlich durchgesetzt und hat die PlayStation 3 mehr oder weniger noch ein bisschen gerettet, aber die Blu-ray hat auch die PlayStation 3 fast ein bisschen gebremst, weil es einfach in dem Sinne wirklich zu teuer war und vielleicht in dem Moment vielleicht ein bisschen zu früh war. Aber ich glaube, mit der CD haben sie da auf jeden Fall einen richtigen Riecher gehabt und dann auch dann letztendlich dann den Erfolg damit eingeheimst. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache. Klar war das natürlich ein Stück weit vielleicht auch ein Gamble, dass man eben quasi auf die CD gesetzt hat. Ist natürlich so eine Sache, dass natürlich parallel, man muss auch noch betrachten, dass auch das CD-ROM-Laufwerk auf dem PC, was ja schon sich davor etabliert hat, natürlich aber vielleicht so ein bisschen, also so ein bisschen ein Stück weit quasi vielleicht auch schon Vorausblick erlaubt hat. Klar. Auf das, was eben auf der PlayStation dann auch funktionieren würde. Da hat man ja schon ganz klar die Vorteile gesehen. Woran das letztendlich, ne, wohin. Was ja ganz interessant ist, ich habe letztens erst eine Diskussion dann mitbekommen, ob, wenn der Nintendo 64 mit einer CD rausgekommen, also mit dem CD-Laufwerk rausgekommen wäre, ob dann die Spiele, die letztendlich für Nintendo 64 rauskommen werden, in dem Sinne sehr anders geworden wären. Also wenn du ein Zelda Ocarina of Time hast, wo du dann in Hyrule bist, ohne Ladezeiten und kein Nachladen und Dingsbums, ob das überhaupt mit einer CD möglich gewesen wäre. Ja. Weiß nicht, ob man darauf irgendwie so eine Antwort finden kann. Also ich meine, letztendlich auf der PlayStation 1 gab es dann auch schon, ich meine, keine riesigen Open-World-Spiele, aber du hast schon auf jeden Fall gemerkt, da musst, wenn du in größeren Gebieten bist, dass das dann nachladen muss so ein bisschen. Es sei denn, du arbeitest mit pre-rendered Backgrounds. Also es ist halt so die Frage, ob man sagen kann, okay, vielleicht wären es einfach schlechtere Spiele geworden, also in Anführungszeichen. Also ich meine, wie gesagt, im Nachhinein kann man nicht groß darüber argumentieren, weil letztendlich war es für Nintendo nicht unbedingt der ideale Schritt, so wie es gelaufen ist. Aber es hat ihnen letztendlich auch nicht groß geschadet. Ich würde sogar fast sagen, dass Nintendo dadurch vielleicht sogar ein bisschen sich davor bewahrt hat, dadurch, dass sie sich einen eigenen Konkurrenten geschafft haben, komplett einzuschlafen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hypothetisch. Aber grundlegend muss man schon sagen, dass man gerade bei japanischen Firmen, bei klassischen japanischen Firmen, Sony zum Beispiel vielleicht so ein bisschen ausgenommen, aber bei diesen klassischen japanischen Firmen, auch wie zum Beispiel Square Enix jetzt als Entwickler, aber eben auch Nintendo, wie wir das ja schon oft gesagt haben, manchmal das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen ihrer Zeit hinterherhinken und nicht so ein richtiges, gutes Bewusstsein dafür haben, was gerade wichtig ist im Markt, wie gewisse Dinge funktionieren, wie eben die moderne Welt funktioniert, gerade weil sie jetzt eben auch dem westlichen Markt sind, den sie manchmal einfach nicht zu verstehen scheinen. Ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass Nintendo damit irgendwie sich ein bisschen Konkurrent geschafft hat, der sie zumindest dazu gebracht hat, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Ich weiß nicht genau, wie es weitergelaufen wäre, wenn man sich eben die Entwicklung anguckt, vom Super Nintendo Richtung Nintendo 64 und dann auch zum GameCube. Wenn man diese Entwicklung quasi weitergeführt hätte, wäre da jemals überhaupt die Wii bei rausgekommen? Das hatte ich jetzt gerade auch. Und hätte Nintendo sich... Richtig, genau. Und dann ist auch die Frage, wenn die Wii nicht gekommen wäre, hätte sich Nintendo überhaupt weiterhin halten können? Also hätte Nintendo sich vielleicht einfach durch seine Innovationsarmut vielleicht irgendwann selbst in eine Ecke manövriert, wo irgendwie zwangsläufig ein anderer Competitor aufgetreten wäre, dann wäre es aber zu spät für Nintendo gewesen, sich zu verändern. Ist natürlich auch so eine Frage, die man ganz klar stellen muss. Es wird, wie gesagt, super schwer sein, das zu beantworten, aber grundlegend kann ich mir schon gut vorstellen, dass es letztendlich für Nintendo relativ gesund sogar war, dass es dann plötzlich einen Konkurrent gab, an dem man sich zum einen orientieren konnte und mit dem man sich zu allem, vor allem auch messen musste. Damit man eben nicht ganz komplett irgendwie in seiner Hybris quasi versinkt, dass man jetzt eben gerade der Monopolist ist und quasi letztendlich machen kann, was man will, und dann damit vielleicht einfach ein Stück weit einfach irgendwann vielleicht seine eigenen Kunden so ein bisschen vergraut, weil die sagen, naja, es passiert halt nichts Neues mehr. Ja. Ne? Also sich quasi selbst in der Ecke manövriert, aus der man nicht mehr rauskommt. Ja, letztlich, ich meine, diejenigen, die halt am meisten aber profitieren, sind halt die Videospieler selbst, also... Gut, das ist natürlich sowieso, für uns war es ideal, dass natürlich eine neue Plattform kam. Absolut, auf jeden Fall. Und wie gesagt, jetzt haben wir noch Microsoft mit drin. Die wären garantiert nie eingestiegen, wenn Sony nicht dazugekommen wäre. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass Microsoft den Schritt gewagt hätte und quasi der Innovator gewesen wäre, sich neben Nintendo zu stellen. Ich glaube, die haben das letztendlich gemacht, weil sie an Sony und der PlayStation gesehen haben, wie erfolgreich das sein kann. Gerade für ein Unternehmen, das eben nicht aus dieser Ecke kommt. Ich meine, Nintendo war, wie gesagt, in der Hinsicht ein schlechtes Beispiel, weil die eben von Anfang an in diese Richtung gegangen sind. Wohingegen Microsoft ja erstmal ein anderes Unternehmen war. Auch wenn die natürlich mit ihrem PC und dem Betriebssystem natürlich schon eher in Richtung Spiele ging, als Sony das noch quasi getan hat. Aber trotzdem, natürlich war das für sie, glaube ich, einfach nochmal ein Schritt, der sich schon an Sony orientierte. Denn deswegen glaube ich schon, dass es wir hätten auf jeden Fall eine ganz andere Welt natürlich, eine ganz andere Videospielwelt, wenn das nicht passiert wäre. Aber vor allem, wenn Microsoft nicht dazugekommen wäre, wer weiß, vielleicht würde es dann Sega heute noch geben. Vielleicht hätte auch Sega irgendwann den Sprung geschafft. Vielleicht wäre die Dreamcast das nächste große Ding geworden. Beziehungsweise vielleicht wäre der Saturn noch nicht ganz so schlecht gelaufen. Also man weiß es nicht, ja. Ich meine, andererseits, wie gesagt, bei Sega habe ich immer das Gefühl, die hatten einfach so ein schlechtes Händchen für gewisse Dinge, dass die immer irgendwie dem zum Scheitern verurteilt waren. Das ist leider, das ist traurig auf jeden Fall. Und ich bin ja auch jemand, der die Dreamcast sehr genossen hat. Ein guter Kumpel von mir hatte die. Wir haben so viele Stunden auf dieser Konsole gespielt. Es war eine tolle Konsole auf jeden Fall. Hatte auch tolle Spiele vor allem. Waren ein paar richtig, richtig gute Spiele auf der Dreamcast. Aber ja, keine Ahnung, wer weiß, wie das dann letztendlich gelaufen wäre. Ob Sega sich jetzt vielleicht ein Stück weit länger halten können. Ob vielleicht jemand ganz anders, von wo ganz anders hergekommen wäre. Ich meine, Philips, Panasonic, es gab dann ein paar Firmen, die auch in die Richtung gehen wollten. Wer weiß, was daraus geworden wäre, was wir dann gekriegt hätten. Ich glaube, insgesamt können wir alle so sehr zufrieden sein. Ich meine, Sony und die erste und die zweite PlayStation haben super, super viel in die Videospielindustrie hineingebracht. Die haben sehr viel auch dafür getan, dass das Ganze so ein Massenmedium geworden ist. Es gab fantastische Spiele, die wir, glaube ich, alle sehr genossen haben. Ich glaube, da kann man eigentlich im Nachhinein nur sehr dankbar sein, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Egal, ob man jetzt Nintendo-Fan ist oder nicht. Und heutzutage immer noch 100% auf Nintendo-Konsolen schwört. Wie wir schon gesagt, oder wie du es gerade schon gesagt hast, ich meine, ein bisschen Konkurrenz war für uns ja eigentlich auch nur von Vorteil. Also, man sagt ja, wie immer so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die, sage ich jetzt mal, animieren ja auch Entwickler dann dazu, eben immer noch mehr aus diesen Sachen oder eben auch die Publisher eben noch immer noch mehr aus ihren Konsolen eben rauszuholen. Letztendlich ohne Konkurrenz, ich weiß nicht, irgendeiner von den drei Großen irgendwie das Verlangen dazu hätte, richtig, richtig tolle Exklusivtitel zu entwickeln, ob es da sowas wie The Last of Us überhaupt gäbe. Dementsprechend und weiß man nicht. Ja. Ja, also mittlerweile ist halt außerdem jetzt, wenn man so jetzt vielleicht so als Abschluss so jetzt die Marke PlayStation betrachtet, ich meine, der Name PlayStation ist halt mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Und vielleicht eine ganz interessante Anekdote ist, dass ursprünglich, nachdem es ja erst PlayStation mit Leerzeichen war, dann PlayStation zusammen, dann kurz vorm Release sich vielleicht noch überlegt haben, vielleicht doch den Namen zu wechseln, weil anscheinend bei Fokustests viele Leute beim Wort PlayStation doch zuerst an Spielzeug gedacht haben. Und sich dann Sony dann wirklich noch überlegt haben, ob wir den Namen nicht scrappen, aber ja, okay, wir lassen es jetzt doch. Und jetzt, glaube ich, mein PlayStation ist halt ein so etablierter Begriff mittlerweile. Ich habe es vorhin mit mehreren drüber gehabt, also da hatten wir ein bisschen andere Meinung, aber ich habe immer noch mehr das Gefühl, dass hierzulande in Deutschland zumindest das Wort PlayStation sehr viel stärker im Zusammenhang mit Konsole verwendet wird als Nintendo, aber Merlin meinte ja, bei ihm war das ja genau andersrum, deswegen weiß ich nicht, vielleicht... Ich verbinde das klassisch so mit Nintendo, ja, man sagt immer so, das Nintendo. Ich weiß nicht, also zumindest im Fußballbereich ist dann immer so, das tut er ja auf der PlayStation, das sieht aus wie auf der PlayStation. Könnte natürlich damit zusammenhängen, dass FIFA auf Nintendo-Konsolen nie groß war. Ja, vielleicht. Also ich habe das Gefühl, das ist bei mir tatsächlich, also bei mir ist es vielleicht ist auch so eine Generationfrage. Ich weiß, dass halt meine Großeltern und meine Eltern vor allem eben auch mit meiner Generation von Kindern quasi, ich meine, wir sind ja keine richtige Generation. Joe und ich sind ja eine Generation, aber ich meine, gerade in Kindesalter machen 5 Jahre einen Riesenunterschied. Die ist ja nicht mehr so. Ich wollte gerade sagen, du bist nicht 5 Jahre. Ich weiß. Aber weißt du, also ich meine, es macht einfach allein schon deswegen einen Unterschied, dass ich halt, als ich aufgewachsen bin, gab es nur Nintendo. Ja. Und es gab nur das Super Nintendo, das normale Nintendo. Und gerade weil es eben das Super Nintendo gab und das erste Nintendo hieß ja nicht Nintendo. Es gab ja nie eine Konsole, die einfach nur Nintendo hieß. Aber trotzdem wurde es halt damals so gesagt, weil es eben gerade auch das Super Nintendo gab. Also war die Konsole davor eben das Nintendo. Dass das schon sehr synonym mit Videospielen war. Ich weiß, meine Oma nicht mal Game Boy gesagt hat. Die hat auch dazu Nintendo gesagt. Weil das Nintendo-Ding, das so Spiele macht. Einmal gibt es das in klein, einmal gibt es ein bisschen größer. Fertig. So einfach war das letztendlich. Deswegen, bei uns war das schon sehr synonym auf jeden Fall immer mit Nintendo. Das ist einfach, Nintendo ist halt irgendwas, was man eben mit so einer kleinen Konsole auf einem Fernseher spielen kann. Das hat sich definitiv verschoben. Ich würde sagen, mittlerweile nimmt sich das nicht viel. Ich glaube, mittlerweile ist das für die einen ist es halt die PlayStation das Synonym dafür, für die andere Nintendo. Macht, glaube ich, ja letztendlich auch. Weil natürlich, PlayStation hat sich natürlich als Brandname in dem Sinne natürlich, dadurch, dass die Konsolen immer so hießen bei Nintendo, wechselt es ja immer mal wieder. GameCube, Wii, also ich meine, klar, den Hersteller kennt man auf jeden Fall, aber PlayStation als Marke ist natürlich heutzutage schon sehr stark auch hier im Westen etabliert. Allerdings, ja. Was waren so deine erste Erfahrung mit der PlayStation? Meine allererste Erfahrung mit der PlayStation ist schwer zu sagen. Meine erste bewusste Erfahrung mit der PlayStation war auf jeden Fall mein Onkel, der eine hatte. Mein Onkel ist ungefähr 10, 12, 13 Jahre jünger als mein Vater und damit entsprechend schon wesentlich jünger, ein Stück weit. Und als ich so 12, 13 war, war der so Ende 20, Anfang 30. Und bei dem war das schon so, dass der auch lange als Junggeselle quasi in seiner Junggesellenbude gelebt hat. Und wenn wir bei dem zu Besuch waren, der hatte halt einfach einen großen Fernseher in seinem Wohnzimmer stehen und eben eine PlayStation darunter. Und da habe ich ein Spiel gespielt, das war ein Rennspiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ehrlich gesagt. Es war, glaube ich, ein relativ bekanntes Rennspiel. So ein westliches war so ein Rallye-Spiel. Wie hieß das? WRC vielleicht, irgendwie sowas. Oder Colin McRae, wie auch immer. Nee, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Irgendwas mit Rallye auf jeden Fall im Namen. Und das habe ich da sehr lange gespielt, auf jeden Fall. Das hat mir auch super, super viel Spaß gemacht. Und ich habe mir auch ab und an mal die PlayStation ausgeliehen, um sie bei uns zu Hause an den Fernseher anzuschließen und dann eben da PlayStation zu spielen. Wie gesagt, hauptsächlich dieses Rallye-Spiel. Das erste Mal, dass ich dann wirklich über längere Zeit hinweg wirklich richtig gespielt habe, war bei einem Kumpel von mir. Und damals war das einfach noch ein bisschen was anderes, habe ich das Gefühl gehabt. Damals war es nicht so, du besitzt eine PlayStation oder du besitzt einen Spiele-PC, sondern du hast einen Spiele-PC. Bei uns hatten alle Kumpels irgendwie einen PC, mit dem sie spielen konnten. Aber du hast trotzdem eine PlayStation zu Hause rumstehen, gegebenenfalls. Fällt dein Vater eine, vielleicht gehört sie der Familie, vielleicht hast du dir selbst mal eine gekauft. Die waren ja damals auch nicht so krass teuer, gerade wenn sie schon ein bisschen älter waren, dass man sie gebraucht relativ günstig kaufen konnte. Und ich habe mit einem Kumpel zusammen auf der PlayStation 1 Diablo durchgespielt. Bevor ich auf dem PC Diablo gespielt habe. Diablo 1 habe ich auf der PlayStation gespielt, das ist kein Scheiß. Das heißt, das war ein Spiel, das hatte ich, auf dem PC hatte ich das nicht. Das war aber auch schon kurz bevor Diablo 2 rausgekommen ist. Das heißt, das erste Spiel war da auch schon relativ alt. Und ich habe es auf dem PC nie gespielt, aber er hatte das auf der Konsole und wir haben uns abends hingesetzt und haben PlayStation gespielt. Und zwar Diablo. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich mich noch daran erinnere, als das erste Mal beim Butcher waren, der erste, also beim, ich weiß nicht, beim deutschen Metzger heißt. Ich weiß gar nicht, ob jemals eingedeutscht wurde. Wahrscheinlich hieß er einfach Butcher auch da. Das war der erste Boss quasi, der in so einem Kloster eben auf einen gewartet hat, in den Katakomben. Und ich weiß so, dass mein Kumpel, wir haben das zusammen angefangen quasi zu spielen, mein Kumpel hat sich, als der plötzlich um die Ecke kam und der brüllte sowas wie Fresh Meat, glaube ich, als der plötzlich um die Ecke kam und Fresh Meat gebrüllt hat und einfach vor uns stand, hat mein Kumpel sich so erschreckt, dass er das Pad in die Luft geworfen hat, kein Witz, wie in einem Comic, und das Pad flog hinter den Fernseher und während der Butcher die ganze Zeit auf uns eingeprügelt hat und uns langsam umgebracht hat, sind wir beiden schreiend hinterm Fernseher rumgekraxelt, um dieses Pad zurückzukriegen, damit wir wieder steuern können. Dann sind wir gestorben, sind nochmal rein und dann ist er die ganze Zeit, und dann wussten wir nicht genau, was wir mit ihm machen sollten, und dann anstatt irgendwie gegen ihn zu kämpfen, ist mein Kumpel aber die ganze Zeit nur weggelaufen vor ihm. Und der hatte so einen kleinen Raum, in dem er drin war, der war so in der Mitte des Levels, war so ein Raum, der von allen Seiten, du konntest von allen Seiten um den Raum rumrennen, der war so freistehend in einem größeren Raum. Und wir sind die ganze Zeit um diesen Raum rumgelaufen, in dem er drin war, während er die ganze Zeit uns hergelaufen ist. Und wir haben uns nicht, bestimmt die ersten 5 Minuten nicht getraut, umzudrehen und ihn zu hauen. Aber wir dachten, wir wären sofort tot, wenn wir anhalten. Und sind einfach nur im Kreis gelaufen und haben geschrien. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Das ist so meine richtig große PlayStation-Erfahrung. Und danach ging es dann los, dass ich mir dann mit 14 nach meiner Konfirmation meinen eigenen ersten Spiele-PC gekauft habe. Davor hatte ich so einen alten von meinen Eltern, der konnte noch nicht so wahnsinnig viel. Hatte ich meinen ersten eigenen richtigen PC und dann habe ich danach nie wieder mich für eine PlayStation interessiert. Muss ich ja gestehen. Aber das war schön auf jeden Fall. Also das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Konnte man das im Coop spielen, Diablo 1 auf der PlayStation? Ja, konntest du. Aber du hattest... Ja, Wir haben es sogar im Koop auch gespielt. Wir haben dann irgendwann quasi, später haben wir es dann nochmal genauso gemacht. Da habe ich dann den Magier gespielt, den Barbaren. Und er ist um den Kreis gelaufen, um den Raum herum, genau wie beim ersten Mal. Und ich bin mit meinem Magier hinterhergelaufen und habe immer geschossen. Bis er dann auf mich gegangen ist. Und dann bin ich um den Ding rumgelaufen, um den Raum rumgelaufen. Er ist hinterhergelaufen und hat immer gehauen. So haben wir immer quasi immer Agro-Ping-Pong gespielt. Ja, good old times. Naja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Mit unserem kleinen PlayStation-Rückblick. Hat eine Menge Spaß gemacht, tatsächlich, muss ich eingestehen. Ich mag diese historischen Themen immer sehr, sehr gerne. Vielleicht, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns ja schreiben, auf jeden Fall, was eure so ersten Erfahrungen mit der PlayStation waren. Vielleicht auch so eure Einschätzung dazu, warum die PlayStation relevant war und wichtig war. Und vor allem auch vielleicht ganz interessant, wenn ihr öfter mal so historische Themen haben wollt. Wir hätten die ja am Anfang mal, hatten wir den Plan, dass wir das vielleicht so ein bisschen als Spin-off rausnehmen und das alles in die Seitisch-Folgen packen. Diesmal fanden wir es aber doch ganz angemessen, es mal eine Hauptfolge zu machen. Wenn euch das grundlegend interessiert, dann schreibt uns mal, dann wissen wir das vielleicht ein bisschen, weil es gibt noch einige historische Themen, die wir, glaube ich, ganz gerne irgendwie aufarbeiten würden. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wir würden ganz gerne vielleicht immer so eine Retrospekte für gewisse Videospielserien machen. Ich würde zum Beispiel ganz gerne mal von vorne bis hinten über alle Elder Scrolls-Teile reden. Du willst vielleicht mal über alle Final Fantasy-Teile reden. Ich weiß nicht, ob Leute das immer wollen. Ich meine, wie viele Elder Scrolls-Teile? 5? Es gibt 5 Elder Scrolls-Teile. Plus ein MMO. Es ist auf jeden Fall wesentlich weniger als bei Final Fantasy. Das ist absolut korrekt, ja. Aber ja, falls euch das interessiert, schreibt uns einfach mal. Das wäre ganz cool, wenn wir eure Meinung. Ja, genau. Vor allem, weil wir haben ja jetzt auch Sega angesprochen und zum Beispiel, und wir haben, vielleicht interessieren sich vielleicht auch einfach ein bisschen über die Geschichte von Sega, weil Sega natürlich mittlerweile vielleicht nicht mehr so relevant ist und vielleicht wissen manche nicht so sehr über ihre Geschichte Bescheid, aber interessieren sich dafür. Deswegen, also ich kann eigentlich nur von mir aus sagen, ich rede recht gerne über diese Themen, auch über wie sich unser Medium entwickelt hat und wie man dann vor allem dann aus der heutigen Zeit dann zurückblickend vielleicht bestimmte Schlussfolgerungen eben ziehen kann. Also nicht, dass wir wieder hier sind und dann, ja, müssen wir mal abwarten, sondern können irgendwie so, ja, da ist irgendwie vielleicht etwas aus einer bestimmten Ursache passiert. Und ich rede also gern darüber. Das heißt, wenn ihr mehr dazu hören wollt, sagt auf jeden Fall Bescheid. Gibt's auf jeden Fall super, ja, viel, was man dazu noch sagen. Historische Themen haben wir ganzen Batzen voll. Da würden, wie gesagt, wir haben, glaube ich, beide Spaß dran, drüber zu reden. Also von daher, falls ihr irgendwelche Wünsche auch habt oder allgemein, wenn du sagen wollt, hey, solche Themen sind cool, dann meldet euch auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu unseren Testies. Ja. Ich fange einfach mal an. Diese Woche war die Tasty-Entscheidung tatsächlich relativ schwierig, aber da wir sowieso demnächst wieder eine neue Folge haben, werde ich jetzt einfach den einen Tasty, den ich ganz gerne machen wollte, weil er mir so ganz frisch im Hinterkopf sitzt, erstmal verschieben und mache etwas, was ich schon vor geraumer Zeit mal erwähnen wollte, was jetzt aber noch wesentlich passender geworden ist, deswegen mache ich es jetzt nämlich auch. Und zwar geht es um ein kleines Spiel, das heißt The Very Organized Thief. Für die Leute, denen das überhaupt gar nichts sagt, absolut verständlich. Das ist tatsächlich gestartet ursprünglich als ein Projekt auf einer Game Jam. Für die Leute, die nicht wissen, was Game Jams sind, es gibt immer wieder so kleine Veranstaltungen, eben Game Jams genannt, wo sich die Leute zusammenfinden und quasi zusammen einfach jammen. Das heißt, die haben irgendwie 2-3 Tage Zeit und in den 2-3 Tagen entwickeln super kleine Teams einfach spontan irgendwelche Spiele. Die konzeptualisieren zusammen, die programmieren das zusammen, die machen zusammen die Grafiken und dann kommen da irgendwelche kleinen One-Shot-Spiele bei raus. Das sind so Sachen wie zum Beispiel der Goat Simulator, der ursprünglich in seiner Idee da gestartet ist. Es gibt also auch einige Spiele, die danach dann schon quasi dann auch ihren Weg als richtiges Release gefunden haben. Es ist also nicht gerade beispiellos, dass sowas mal passiert. Und The Very Organized Thief ist eben ein Spiel, das eben auch auf so einer Game Jam gestartet ist. Der damalig entwickelte Prototyp quasi ist auch bis heute noch umsonst spielbar auf der offiziellen Website des Spiels. Das heißt also, da müsst ihr einfach mal nachsuchen. Da könnt ihr immer noch den Prototypen, den man damals eben veröffentlicht hat, immer noch komplett umsonst runterladen und spielen. Gleichzeitig hat man jetzt aber auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um das Ganze eben auch als richtiges Spiel zu realisieren. Die wollen nur 9.500 australische Dollar, was relativ wenig ist, für logischerweise für so ein Videospiel. Ist auch ein super kleines Team und klingt aber an sich, glaube ich, super spannend für den einen oder anderen und vor allem mir hat es extrem gut gefallen und jetzt kommen wir vielleicht mal dazu, was eigentlich am wichtigsten ist, nämlich worum es in dem Spiel geht. Wie der Titel vielleicht schon so ein bisschen vermuten lässt, ist es grundlegend ein First-Person-Diebspiel. Ist allerdings ganz anders als jetzt zum Beispiel im Stil eines Thief zum Beispiel, sondern du startest, zumindest in dem ersten Prototypen, den man eben damals und auch bis heute noch umsonst spielen kann, du startest einfach in deinem Haus. Dann hast du eine Taschenlampe, du hast eine Strichliste, auf der draufsteht, welche Items genau du mitnehmen musst. Und mit dieser Strichliste läufst du dann durch das Haus und versuchst möglichst viel zu klauen. Der Twist ist, immer nach ungefähr der Hälfte der Zeit kommt die Person, der das Haus gehört, nach Hause. Und sobald die Person nach Hause kommt, hast du ein großes Problem, weil du musst es irgendwie zur Ausgangstür schaffen, um eben ausbüchsen zu können. Wenn nicht, dann prügeln die Personen dich über den Haufen. Grundlegend kannst du quasi alle Gegenstände in der Spielwelt benutzen und mit denen interagieren. Du kannst alles Mögliche hochheben, du kannst das Sofa auseinandernehmen mit den einzelnen Kissen, du kannst die große Wanduhr von der Wand nehmen und deine Gegend rumwerfen, du kannst das komplette Ding quasi komplett auseinandernehmen, das ganze Apartment, wenn du willst. Du kannst auch alles so lassen, wie es ist und nur die Sachen mitnehmen, die du quasi letztendlich stehlen willst. Das ist komplett dir überlassen. Es gibt einen Safe, den es zu knacken gilt. Es gibt eine verschlossene Tür, für die du den Schlüssel finden kannst und solche Sachen, also ein paar kleinere Sachen. Und du arbeitest einfach die Liste ab und versuchst dann eben mit den Sachen, die du auf der Liste hast, plus zusätzlichen kleinen Money Stacks, die noch versteckt sind, möglichst hohe Score quasi zu erreichen von dem, was du geklaut hast, und wieder zu flüchten. Und das Interessante daran ist eigentlich hauptsächlich, dass das ja so eine Art alltäglicher Horror quasi ist. Weil wenn man erstmal drüber nachdenkt, denkt man, naja, da kommen halt einfach nur irgendwelche Leute nach Hause. Im Prototypen ist es zum Beispiel einfach eine Frau, die einfach nur in der Gegend rumläuft und dich halt quasi dann niederprügeln, falls sie dich erwischt. Das klingt jetzt nicht besonders gruselig, aber tatsächlich funktioniert es extrem gut, weil es sehr, sehr gut dieses Gefühl vermittelt von, ich tue gerade etwas, was ich definitiv nicht tun sollte. Ich bin hier gerade irgendwo, wo ich nicht sein darf, und ich tue etwas ganz, ganz Verbotenes. Und ich muss super, super doll zusehen, dass ich nicht erwischt werde. Und das ergibt tatsächlich eine unglaubliche Spannung, obwohl es so einfach gemacht ist und obwohl es ja überhaupt nichts Gruseliges ist, dass quasi jemand einfach nach Hause kommt. Ich meine, wir sind es gewohnt, gegen riesige Monster zu kämpfen, gegen Aliens, gegen Zombies. Und trotzdem ist es fast genauso gruselig so ungefähr, in diesem fremden Haus zu sitzen und zu sehen, wie der Besitzer des Hauses durch die Räume läuft und nach das Licht anmacht und auf der Suche quasi nach dir ist. Du kannst auch eine Alarmanlage auslösen zum Beispiel, die musst du dann ausschalten und. Es ist auf jeden Fall super, super cool, schon der Prototyp hat mir super viel Spaß gemacht. Den habe ich schon vor geraumer Zeit mal gespielt und jetzt gibt es eben diese Kickstarter-Kampagne. Die wollen nicht wahnsinnig viel Kohle. Das heißt also, guckt da einfach mal vorbei, wenn es euch interessiert. Das läuft auf jeden Fall noch 2 Wochen. Sie haben allerdings auch noch nicht wahnsinnig viel erreicht. Sie sind jetzt bei $1,500 von eben 9.500. Da ist also noch ein ganzes Stück zu gehen. Derzeit kriegt man auf jeden Fall noch für $8 schon mal auf jeden Fall das Spiel umsonst. Das wird dann im Nachhinein im Laufe der Zeit noch ein bisschen hochgesetzt. Dann irgendwo für 10, dann für $14, wo du quasi deine Kopie des Spiels kriegst. Das heißt also, jetzt derzeit kriegt das aber noch für $8. Das heißt also, das lohnt sich jetzt noch zuzuschlagen, bevor man eben dann erst ab $10 auch das richtige Spiel quasi kriegt. Der Trailer sieht super lustig aus schon, sie haben halt die Grafik überarbeitet, sie wollen noch mehrere Szenarios einbauen und so ein Kram. Also für alle Leute, die auf Schleichspiele und sowas stehen, super, super spaßig und unterhaltsam, definitiv mal angucken. Ich kann es nur empfehlen, ich werde auf jeden Fall auch plätschen und habe da mega, mega Lust drauf. Und hoffe, dass es noch ein paar andere Leute gibt, die das ähnlich sehen, damit das Ding auf jeden Fall realisiert wird. Weil ich glaube, das macht einfach eine Menge, Menge Spaß, wenn man auch letztendlich die etwas ausgefeiltere Version des Prototypen eben hat. Und für alle, die eben noch ganz unsicher sind, einfach mal anschauen. Ihr könnt das Ganze jetzt schon umsonst quasi in der Prototyp-Version spielen. So wie das damals zum Beispiel bei Minecraft war. Die ja auch den ersten Prototypen hochgeladen haben, den man einfach ganz normal spielen konnte, um auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert. Super, super cool auf jeden Fall. Bitte angucken. Also ich kann das ganz gut nachvollziehen, wo du das gerade mit diesem gruselig und man ist in einem Haus und der Besitz kommt zurück, man muss wieder raus. Ich weiß nicht, anekdotisch gesehen, ich habe die Situation manchmal so in Träumen und ich weiß, dass die auch immer besonders furchterregende Situationen darstellen. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass du das Gefühl hast, es ist irgendwie gruselig in dem Moment. Ich kann nicht genau erklären, warum das in dem Sinne gruselig ist, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Zum ja. Spiel selbst, hast du ja gesagt, wenn man Stealth mag, Punkt. Also Stealth in Anführungsstrichen, die meiste Zeit bist du halt allein im Haus, das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, erwischt zu werden. Aber so ein bisschen, ich meine klar, also trotzdem geht es halt in diese Thief-Richtung, also auf jeden Fall schon eine gewisse Anlage muss man, glaube ich, in die Richtung schon haben. Ja, ich habe mir ist ja irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin einfach nicht begabt in sowas. Ich habe nicht genug Geduld dafür, ich weiß auch nicht. Stimmt, das hast du öfter schon mal gesagt, ja. Deswegen, Entwickler, bitte keine Zwangsschleich-Dings in Spiele einbauen, das sind immer die schlimmsten Passagen von allen. Ich habe da gar nichts gegen, Entwickler, macht, was ihr wollt. Ja gut, genau, also wenn es euch interessiert, guckt euch mal an, wir verlinken es auf jeden Fall. Und was hast du denn zu bieten als Tasty? Mein Tasty lautet Digging in the Cards. Es handelt sich dabei um eine Dokumentarserie über japanische Videospielmusik. Und zwar ist das in dem Sinne eine etwas, nicht komisch, aber besondere Dokumentation, weil die von der Red Bull Music Academy gesponsert ist. Weiß ob das nicht allen was sagt, aber Red Bull Music Academy ist so eine Serie von Musikworkshops und Festivals, die jedes Jahr an anderen Orten stattfindet und dieses Jahr ist es eben in Tokio, Japan und sie haben sich dann eben zu dem Anlass dann entschlossen, so eine kleine Dokumentation über die Geschichte japanischer Videospielmusik zu drehen. Dabei behandeln sie vor allem, wie der Name schon sagt, die Cartridge-Ära, also NES, Super Nintendo sind vor allem, werden ja vor allem im Vordergrund stehen oder stehen vor allem im Vordergrund, und sie interviewen dabei mehrere bekannte oder auch weniger bekannte Komponisten. Also Uematsu ist natürlich dabei, Sakimoto, Yuzo Koshiro, der mit Ys ja groß geworden ist, Yoko Shimomura mit Street Fighter. Sie sind auch bei Capcom und bei Konami, die eben auch damals, vor allem in der Anfangsära, auch in der Arcade-Ära eben die Videospielmusik mehr oder weniger mit definiert haben. Und sie lassen auch etablierte Künstler, also westliche Künstler, zu Wort kommen, die vor allem, so viel ich weiß, aus dem Techno oder auch aus, ich glaube, einer von denen ist auch Hip-Hopper, aber viele aus Techno- und DJ-Musikbereich kommen und auch eben auch ihre Erfahrungen eben mit Videospielmusik eben schildern und auch eben schildern, dass halt ein paar von denen eben auch von Videospielmusik eben beeinflusst worden sind und letztendlich auch sich haben inspirieren lassen für ihre eigene Musik. Und das sind 6 Folgen auf 15 Minuten, also kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Ist alles untertitelt auf Englisch und ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ganz aber auch deswegen, weil nicht nur auch die bekanntesten Sachen eben dran genommen werden, sondern zum Beispiel, ich meine, Shimomura kennt man für Final Fantasy Kingdom Hearts, aber ihr Street Fighter, ihre Arbeit für Street Fighter kennt man meistens nicht so sehr. Auch eben Entwickler eben zu Wort kommen lässt, die heutzutage vielleicht nicht mehr so bekannt sind. Also es sind auch ein paar Spiele dabei, die ich nicht kannte. Also so ganz alte Arcade-Perlen von Namco oder Konami. Und dementsprechend auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Der notorische und immer gebrauchte Videospielmusik-Tasty ist dann damit auch abgehakt quasi wieder. Klingt auf jeden Fall gut gerade. Ich meine, so die Länge von mehreren kurzen 15-minütigen Folgen ist tatsächlich sehr moderat und angenehm. Ich glaube, das kann man sehr gut einfach in kleinen Häppchen gucken. Wenn man jetzt gerade Bock hat, irgendwie 3 Stunden lang sich irgendwie komplett mit dem Thema zu beschäftigen. Und klingt auf jeden Fall spannend. Ist halt so ein bisschen eine andere Perspektive, vor allem auch auf Videospielmusik dadurch. Das ist echt tatsächlich sehr interessant, muss ich sagen. Ja, klingt sehr gut. Sollte man sich angucken. Ja. Dann. Sehr gut. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Diesmal haben wir nicht ganz so lange gebraucht. Das kommt ja ab und an auch nochmal vor und macht einen ja auch irgendwie ein bisschen glücklich. Zumindest mich persönlich. Zumindest den, der schneiden muss. Ja, richtig. Auch des Schneidens wegen. Aber auch allgemein, weil ich immer das Gefühl habe, dann, also ich bei anderthalb Stunden habe ich das Gefühl, jetzt haben wir schön Struktur gehabt, haben es gut alles abgearbeitet und sind nirgends drin verrannt. Das passiert einfach so selten. Außerdem kann ich jetzt Halloween dafür nutzen, um Final Fantasy zu spielen. Endlich. Ja, wir hassen ja beide Halloween. Wir werden heute Abend beide nicht weggehen. Das wird ganz fantastisch. Wir werden hier sitzen und zocken den ganzen Abend. Das wird super. Genauso wie es sein soll. Wir sind alle Idioten Bestes draußen Halloween. Und feiern. Sind wir schön zu Hause und genießen unsere Ruhe. Ausgezeichnet. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wir hören uns das nächste Mal in 2 Wochen. Dann mit unserer 50. Folge. Gegebenenfalls wird es da auch was sehr Interessantes, Cooles geben. Was heißt gegebenenfalls? Die Folge wird auf jeden Fall interessant und cool. Wir hoffen, dass wir das, was wir eigentlich vorhaben für die 50. Folge, bis dahin umsetzen können. Ist noch nicht so ganz klar, ob das klappt oder nicht. Das werdet ihr dann erfahren auf jeden Fall. Gegebenenfalls werden wir uns auch schon vorher nochmal dazu äußern und kurz posten, was wir genau besprechen. Damit wir vielleicht auch noch den einen oder anderen dazu animieren können, sich noch davor ein bisschen zu äußern, gegebenenfalls. Das werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Einfach nebenher auf die Facebook-Page gucken, wenn ihr sie noch nicht geliked habt, dann macht das einfach, dann kriegt ihr die Updates. Twitter haben wir sonst auch, da kümmert sich Joe drum, weil ich habe ja mit Twitter überhaupt nichts am Hut. Da kann man uns also auch erreichen und ansonsten einfach über Vielleicht unsere Website. Vielleicht bräuchtest du deswegen mal diese Uhr von Microsoft. Dann Vielleicht bräuchte ich genau deswegen diese Uhr von Microsoft, du hast völlig recht. $200 gut investiert, damit Merlin endlich twittert. schauen wir mal. Vielleicht auch eher nicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder zur 50. Folge. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Ankamatees Podcast gehört. Zu finden unter www.ankamatees.de. Auf Wiederhören. Macht's gut.